Amatasat, willkommen zum 26. alljährlichen Moralpathologie-Podcast. Mein Name ist Roger und mein Panel von Super Skeptics ist heute einmal Becker. Doppel-C. Doppel-C und Henrik. Jawohl, ich habe leider mich heute nicht vorbereitet. Und Tim. Grüß Gott. Ja. Lieber nicht. Jede Folge. Jede Folge. Aber das ist doch höflich, wenn man das sagt. Aber nur in Österreich. Und in Bayern. Ach, natürlich. Ja, in Bayern ist das ja jetzt en vogue. Was ja. Grüß Gott zu sagen? Ja, das R so rollen auch. Nee. Grüß Gott. Ja, aber das mache ich nicht. Ich habe eine interessante Sache gelesen vor ein paar Wochen, dass es anscheinend ganz unhöflich ist in Bayern und auch hier, wenn man Tschüss sagt zum ja, Beispiel. Genau. Es gibt ja in irgendeiner bayerischen Schule, haben sie es per Hausordnung verboten, Hallo und Tschüss zu sagen, ja, weil das unhöflich ist. Mhm. Die müssen immer Grüß Gott sagen. Grüß Gott. Also bei uns in der Schule waren die Lehrer froh, wenn wir überhaupt irgendwie das zur Kenntnis genommen haben, wenn die vorbeigegangen sind. Oder ja, die waren froh, wenn wir die nicht gehauen haben. Die waren froh, wenn wir was gesagt haben. Überhaupt so. Ja. Und nicht nur irgendwelche Gesten mit einem Finger. Oder? Darf man sich weiterhin mit Ey, du Opfer begrüßen? Oder? Ja. Solange das nicht in einem Wort ist, deine Begrüßung ist sie okay. Wenn ich jetzt sage, grüß Gott, du Opfer, geht das? Das geht gut. Okay. Das geht gut. Vielleicht musst du dann Lamm hinterher hängen, damit es ein bisschen gängiger ist. Ja. Dann kann man auf jeden Fall noch so kurz retten, wenn man sich das in der Drehung sagt und dann sieht, oh, da steht der Herr D-Rex. Ja. Oh oh, sonst zieht er einem wieder an den Ohren zum Nachhilfe. Sagt man, ich meinte sie auch von Lamm. Ja, aber das ist das ja eh egal. Ich glaube, Abitur ist ja vorbei. Ich habe diverse Partys gehört in den letzten Tagen. Ja. Ich habe auch schon diverse Autos gesehen mit lächerlichen Worten hinten drauf. Und wir waren ja im Kino vor ein paar Tagen, also vorgestern. Ja, da stimmt. Waren ja viele so Abi-12 Leute dabei. Kini-Tino. Und als wir Twilight geschaut haben. Ja. Nee, wie hieß das nochmal? Hier, Hunger Games. Hunger Games, ja. Hunger Games. Die Saga über ein Flugzeug und seine Freunde. Ja, die harte Arbeit und die Konkurrenz im Flugzeug-Hunger. Genau. Ja, mein Verdikt, eine Stunde zu lang. Mein Verdikt, Team Gail. Was? Mein Verdikt, Team Peter? Hallo. Peter hat gar nichts gemacht. Er hat sich die ganze Zeit nur verkleidet und irgendwann als Baum verkleidet. Auch einmal als Stein. Ja, oder aber so. Also er hat sich gut geschminkt in der Wildnis, ohne Farben, ohne Spiegel. Ja. The future man, the future. Ja. Was soll das denn? Ich meine, das ist doch immer der Witz, dass Statisten so in einem Film waren und einen irgendwas aus der Natur dargestellt haben, wie ein Baum oder ein Stein, aber er war die Hauptrolle. Und ich meine, wie kann man gegen Gail sein? Der war an der dritten Position bei den Namen, als der Abspann gelaufen ist und der hat fast nichts gemacht in dem Film. Ja, er war so zweimal im Bild. Aber er ist der Bruder von Thor. Und der ist trotzdem auf Platz 3 gekommen. Echt deswegen Hemsworth? Nein, ja. Das ist nicht wirklich. Doch, ist der Bruder von Warum Thor. Warum ist der Bruder so hot und er so not? Ja, schon. Du musst ihn mal mit blonden Haaren sehen. Nein. Der hat normalerweise blonde Haare. Ja, ich habe auch gesehen, dass die Hauptdarstellerin in Wirklichkeit dunkle Haare, in Wirklichkeit helle Haare hat und Peter in Wirklichkeit dunkle Haare. Echt? Das ist so crazy. Die tauschen Haarfarben während dem Dreh. So ist das in der Zukunft. Ja, einfach mal die Haarfarbe wechseln. Das ist ganz easy dann. Naja, wir waren zu lang, aber ja. Ja. War Shaky Cammy. War sehr Shaky Cam, ja. Die Hammer. Ich finde, dass wir hier auch einführen sollten, bevor einmal jemand etwas lange Zeit nicht sagt, dass man dann, um der Langeweile entgegenzuwirken, mit Feuerkugeln auf denjenigen schießt. Ja. Das ist der Film total gespoilt. Ja. Weiterhin im Kino läuft im Moment John Carter. John Carter. Und das verstehe ich nicht. Wie kann der Film kann nicht schlechter sein als Fluch der Karibik 2 bis 4. Also ich werde mir auf jeden Fall noch John Carter anschauen und dann in diesem Podcast sagen, dass er besser war als Hunger Games. Das ist aber auch, das kann nicht sein, dass der Film der größte Misserfolg am Boxoffice war seit Gedenk der Zeiten, ohne an die Inflation angepasst zu sein. Aber der kann doch gar nicht so schlecht sein. Vor allen Dingen, wenn das schon vom Regisseur ist, von Wall-E und von Findet Nemo, die waren ja auch nicht unbeliebt, die Filme. Ja, der kann gar nicht so schlecht sein. Aber Wall-E und Findet Nemo haben halt den Vorteil, viele süße kleine Dinge. Ja. Und hast du die Monster vom Mars gesehen? Die sehen auch niedlich aus. Nee, die habe ich nicht gesehen. Ah. Naja, und sonst noch The Artist im Kino. Noch, war auch schön. Gehe ich nochmal rein. War gut. Okay. Bist du so eine Person, die in Filme mehrmals reingeht? Ja, genau. Ich bin 14. Ey, ich habe die Matrix, habe ich 5-mal gesehen. Ich war 15-mal in Herr der Ringe 1, 11-mal in Herr der Ringe 2 und nur 3-mal in Herr der Ringe. Du bist so reich. Nein, gewesen. Das Witzige ist, ich wurde damals ungefähr zu 75% eingeladen. Dann hieß es immer, kommst du mit ins Kino? Ich habe kein Geld. Oh, ich bezahle es dir. Es war echt voll oft so. Ich weiß gar nicht. Es geht mir auch oft so. Ja, das passiert halt. Die am schlechtesten gealtert sind. Wenn man sich die heute anguckt, dann denkt man, warum habe ich mir das damals angetan? Stimmt. Keiner widerspricht mir. Ich weiß nicht. Ich habe den nicht gesehen. Ah, ich finde es gar nicht so doll. Also zum Beispiel diese großen Herden von Orks und so, die durch die Gegend laufen, das ist ja alles CG. Aber Horden. Ja. Horden, sorry. ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist halt viel Regen und deswegen... Ah ja, genau. Und warum war das CG so schlecht bei Hunger Games? Stimmt. Die komische Szene, wo die mit den Streitwagen reinfahren, das sah ja so blöd aus. Das sah wirklich schlimm aus. Das sah aus wie bei Lex oder so. Das mochte ich auch nicht. Naja, egal. Ja. Naja. Genug darüber. Ja. Jetzt kommen wir zu einem... neuen Thema. Ein anderes Thema. Ich möchte eine Richtigstellung publizieren. Nämlich konnte anscheinend der Eindruck entstehen, dass wir der Meinung wären, dass der Hoaxilla-Podcast sich heimlich finanzieren lässt von der GWUP oder nicht heimlich oder wie auch immer und irgendwie Propaganda macht. Das war nicht so ganz ernst gemeint. Wenn das also so rübergekommen ist, dann ja, sollte das nicht so rüberkommen. Und wir wissen natürlich, in Wirklichkeit werden Hoaxilla genauso wie wir von der Pharma-Lobby finanziert. Genau, weil das ist das Einzige, wo Geld ist. Richtig. Also ich denke auch, wenn man wirklich Geld sucht, dann ist die GWUP nicht so der beste Ansprechpartner mit ihren 2,50 oder was die haben. Ja, also sollten da Missverständnisse aufkommen, dann tut uns das natürlich leid. Aber in Wirklichkeit sind wir halt immer ganz lustig. Ja. Und meinen also alles jemand, unernst. Ich glaube, wir gehen eigentlich auch immer ziemlich, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir immer ziemlich selbstironisch mit uns selber umgehen. Zum Beispiel hatten wir doch vorletztes Mal stehen in dem Tag vom Podcast, oder ich habe es da reingeschrieben, hier könnte Ihr Name stehen, weil wir die ganze Zeit so Schleichwerbung gemacht haben. Und dann in der nächsten Folge stand da quupp, quupp, quupp, quupp, quupp, quupp. Ja. Und dann haben wir mit denen Karten verlost. Wir wurden ja auch gekauft von denen. Also das war eigentlich so ungefähr, dass es... Gekauft glaub, nichts, dass, außer das. Wenn das nicht so klar ist, das ist unser Humor auf jeden Fall. Das, genau. Ich finde das auf jeden Fall lustig. Ja, und ich denke, ansonsten muss man ja jetzt nicht weiter drüber reden. Das ist jetzt genug für diese Sache. Ansonsten... Aber nur, ich meine, bevor wieder sowas aufkommt, kann man gerne uns auch wirklich mal kontaktieren. Genau. Und ansonsten, was unsere Käuflichkeit für die GWUP angeht, würde ich den Hörern raten, dass sie uns vielleicht doch nochmal versuchen, bei unserem Wettbewerb mitzumachen, denn die Chancen stehen noch relativ gut, was zu kriegen. Also wir haben schon ein paar Einsendungen gekriegt. Ja, eigentlich fand ich schon ganz gut. Waren schon lustige dabei. Auch gar nicht so wenig. Am besten fand ich den, wo alles Igel war. Ja. Also wenn jetzt noch jemand denkt, er könnte damit punkten, genau. Ja. Der hat schon versagt. Das gab's schon mal. Ja. Apropos Igel. Ja, apropos Igel, haben wir noch eine Neuigkeit. Hier hört ihr es zuerst. Ja. wir haben letzte Woche spontan... Wo sonst? Ja. Ein Sneakpot. Wir haben letzte Woche spontan ein T-Shirt. Designed. Designed. Beziehungsweise Tim hat das eigentlich designed. Wir haben so eine Kollabo gemacht. Ich habe gesagt, ey Tim, mach mal. Tim hat's gemacht und du hast fertig gemacht. Ja, genau. Und mit fertig gemacht meint er nicht, ey, sieht scheiße aus. Doch schon. Ja, wenn jemand das möchte, mal gucken. Aber da steht da drüber. Jemand möchte, wir haben ein T-Shirt von Humoralpathologie jetzt gemacht. Das aber kann das ist ganz schön. Bald bestellen. Das ist total niedlich. Ist sehr igelig. Das ist mit einem Igel drauf. Ja. Und dann haben wir das Henning auch gezeigt und der meinte, was ist denn das mit dem Igel? Ich weiß das gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob die Hörer das noch wissen. Mit dem Igel. Ja. Also, ich meine, das ist auf jeden Fall, der Igel ist drauf und wir werden das Design bald enthüllen. Genau. Und da kann man sich das bestellen, wenn man Lust hat. Und wenn man keine Lust hat, muss man sich es nicht bestellen. Genau. Weil ich habe auch schon von Hörern oder von Nicht-Hörern des Podcasts gehört, dass sie sich das auch bestellen wollen, weil die es niedlich finden. Also müssen die Hörer sich das eigentlich nicht bestellen. Ja, dann sollten es eigentlich nur Leute bestellen, die keine Ahnung davon haben und einen Igel total süß finden. Genau. Ja. Weil das sind mehr Leute als Leute, die unseren Podcast hören. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ansonsten, wir machen das doch irgendwie bei so einem On-Demand-T-Shirt-Druckservice. Ja. Wenn einer irgendwelche super billigen anderen Ideen hat, weil das ist relativ teuer da, ne? Ja. Und irgendwie so 20€ oder sowas kostet es dann. Aber wie gesagt, wir können uns nicht leisten, jetzt mal 100 auf Halde zu drucken und dann abzuverkaufen. Also wenn euch das interessiert, dann kauft's, wenn nicht, dann nicht. Ja, oder wenn ihr selber eine Firma habt, die Siebdruck oder noch coolere Drucktechniken anbietet, dann können wir das natürlich auch damit machen. Also man kann natürlich auch immer so, also das ist jetzt nur so Digitaldruck, der sieht schon ganz okay aus, aber ist natürlich kein Siebdruck. Genau, also ich würde es nicht kaufen. Nee, also ich weiß nicht, ich habe halt hohe Qualitätsansprüche. Aber wir können halt nicht irgendwie jetzt 100 Shirts bestellen, dann kosten die 206 Euro das Stück, aber trotzdem muss man erstmal dann 100 mal 6 Euro aufbringen. Genau, und das sind ja immerhin schon 800 Euro. Genau. Das ist ein halbes Monatsgehalt. Also da müsst ihr noch ganz viel flattern. Um das nochmal zusammenzufassen, wir haben ein T-Shirt designt und das bitte nicht kaufen, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr das zu teuer findet, was es ist. Es ist viel zu teuer und es ist scheiße gedruckt. Genau. Sieht auch nicht so gut aus. Aber es ist eine würde ich sagen, schon eine Herzensangelegenheit. Herzensangelegenheit. Nein, es ist viel Liebe designt worden von Tim. Ja. Also ich finde, wenn ihr Tim das Studium finanzieren aus. Wollt, kauft das trotzdem. Ja. Ende von dieser Erzählung. Komischerweise wissen wir noch nicht mal, ob wir überhaupt dafür Geld bekommen, wenn wir das dann da verkaufen. Das müssen wir nochmal schauen, ob und wie viel. Ja. Ja, 20 Euro halt. Ja, schön wär's. Nee, jetzt würde ich sagen, fühle ich mich ursprünglich und hätte gerne die entsprechenden Namen dazu. Oh. Oh, Scheiße. Bling, blong, blong, Ursprungsnamen. Ich habe den Zettel gefunden. Mir ist gerade, also die habe ich gerade frisch gechannelt. Ja. Wie jeden Tag, also wie jeden Tag, an dem wir aufnehmen. Ja. Warst du wieder nackt? Ich habe sie gechannelt. Egal. Haben wir einmal 4 neue Ursprungsnamen zu vergeben. Diesmal an Michael aus Zürich. Der ist nun nicht schlecht. Alex aus Saarbrücken wollte von uns ein WLAN-Passwort gechannelt haben, aber wir können nur Ursprungsnamen channeln, aber wir können andererseits auch nur dazu raten, ein WLAN... Ach, verdammt. Also Namen und WLAN und Passwort sollten sich übereinstimmen. Name und WLAN und Passwort. Und WLAN. Passwort. Und Passwort. Okay, dann viel Glück mit dem WLAN-Passwort. Hahuxero. Ja, das klingt WLANig. Ja, ich hab Hahuxera. Ich muss gleich ja noch Public Service Announcement machen zum Thema WLAN, aber egal. Okay. Pascal aus Facebook ist... Seppoko. Und Raphael aus Facebook ist... Ist das ein Z oder ein L? Ah, ein L. Lalapo. Lalapo. Vielleicht. Wäre es sonst Zalapo oder Lazapo gewesen? Zazapo. Zazapo. Zalapo. Zalando. Aber das klingt ein bisschen wie so ein japanisches Comic-kleines Wesen aus einem Ball. Stimmt. Ah. Gut. Sehr schöne Namen. Jetzt muss ich noch kurz mein Public Service Announcement machen. Alle, die einen Router haben von Vodafone, der mit Easybox anfängt im Namen, haben ein unsicheres WLAN-Passwort und sollten es ändern. Ende. Man kann das nämlich berechnen aus eurer, kann man jedenfalls berechnen. Also ändert einfach euer Passwort. Ist euch das passiert, dass euer Nachbar die ganze Zeit euer Passwort... Nein, irgendwie? Weil ich Sicherheitswebseiten besuche, wo sowas steht. Ah, Ende. Also sagen wir jetzt ja einfach offiziell, man sollte nicht mehr bei Vodafone Kunde sein. Nein, man sollte einfach sein Passwort ändern, wenn man eine Easybox hat. Das sage ich hiermit offiziell. Schade. Und zum Beispiel, ich bin auch Kunde bei Vodafone. Ich bin bei Alice. Aber ich hatte am Sonntag kein Internet. Das war ein Scheißtag. Ja, oder? Ist O2. Nee, ist O2. Ah, O2. Die haben noch so Monde, ne? 3 Monde. Alice? In der Werbung. Und nee, so echt? Ein Raccoon. Ja, stimmt. O2 hat 3 Monde in der Werbung auf dieser fiktiven Welt. Okay. O2, die in der echten Welt, die nicht so verzerrt ist wie unsere. Wir denken über sie nach oder so. Ja, Stalker. Können wir ein bisschen blockieren, Energie stoppen? Oder wie ja, das können wir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. noch ein sehr mehr. Und zwar können hier wir das durch die Produkte der Firma BPS. Hatten wir auch einen Ursprungsnamen. Die hatten einen Ursprungsnamen. Ja, hätte Tims Gesicht dazu sehen müssen, das war echt. BPS. Du hättest einen Fes dazu anziehen müssen. Ah ja, aber übrigens, ich bin ja umgezogen, das kann ich noch ganz kurz erzählen. Der Fes. Und ich lagere jetzt meine Wertsachen im Fes. Also falls ich das mal vergessen sollte, der Geldbeutel ist im Fes. Falls mal jemand bei mir einbrechen wollt, schaut nach dem Fes. Du bist du so ein bisschen legasthenisch, weil eigentlich macht man das im Seef und nicht im Fes. Scheiße. Als ich am Samstag bei euch war, habe ich auch meine Sachen in den Fes gelegt. Und ich muss sagen, sie lagen dort sehr gut. Ja. Ich habe sie fast vergessen. So gut lagen sie Das da. Ist ein Fes. eine Kopfbedeckung aus seine dem Tage. Orient. Ach so. Ja. Aus dem Morgenland. Ja. Und das ist insofern sehr gut, weil ich mich jetzt nie mehr fragen muss, wo meine Schlüssel sind, weil ich weiß ganz genau, die Schlüssel sind im Fes. Das klingt wie aus einem Adventure-Spiel. Ja. Andererseits, wir haben den Umzug letztes Wochenende gemacht, vorletztes Wochenende mittlerweile. Ja. Und wir haben, würde ich sagen, eine gute Zeit mal wieder hingelegt. Wir haben ja letztes Jahr 3 Umzüge, glaube ich, geleitet, dieses Jahr 1. Also wenn jemand aus dem Raum Tübingen Hilfe beim Umzug braucht, dann sollte er vielleicht, bevor er eine Umzugsfirma, eine hier ansässige Umzugsfirma kontaktiert, uns mal eine E-Mail schreiben an irgendwas@humoralpathologie.de. Und wir sind kostengünstig und gern dabei. So in Richtung Ende des Studiums müssen wir natürlich unsere anderen Sachen umsehen. Genau. Wir machen alles, organisieren, verpacken. Ja. Wenn wir eure 100 Wassersammlung aus dem Haus tragen müssen, machen wir das so, dass sie nicht kaputt geht. Kein Problem. Oder auch eben doch kaputt geht, wenn man die nicht mehr will. Nein, nein. Das machen wir, das ist jetzt kein Spaß. Wir machen das wirklich gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so... Dein Freund hat ganz viel doofes Zeug, was du nicht in der neuen Wohnung haben willst. Dann kann man uns auch beauftragen und muss dabei so zwinkern. Ja. Und dann werfen wir all die Sachen hin, die nicht mehr gewollt sind. Das machen wir auch gerne. Und wenn jetzt aber Folgendes passiert, es ist unwahrscheinlich, aber es könnte passieren, die Dame, die nicht möchte, dass ihr Freund, nein, umgekehrt, die Dame, die euch zum Umziehen anheuert, findet euch voll süß und zwinkert euch einfach so zu. Dann machen wir alles kaputt. Wie in jeder Beziehung. Passiert. Und wir sind auch nicht solche, genau, das kennen wir nämlich auch. Wir haben schon einen Umzug gemacht, oder eigentlich in 2 Umzügen waren schon andere von einem Drittunternehmen Umzugshelfer dabei, die nicht so schnell gearbeitet haben wie wir, aber das ist auch egal. Und da war jeweils immer ein Typ dabei, der den Damen von unserem Team auf gewisse Körperteile geschaut hat. Also wir sind auch nicht solche, wir sind einfach ganz auf professionell. Auf die Hände dann. Auf gewisse Körperteile. Zum Beispiel. Auf die Oberarme. Genau. So. Man behauptet ich hätte Minimum. Pass. Oh ja. Bepass. Die Firma Bepass. Die klingonische Firma Bepass. Ja, genau. Die wurde uns empfohlen von Alex Osterbrücken. Mit dem WLAN-Passwort Alex Osterbrücken. Kahuxero. Ja. Und zwar ist die Firma Bepass biologisch positive Energiesysteme. Und das ist auch das, was diese Firma vertreibt. Nämlich Bepass. Bepass. Ja. Sie hat eine ziemlich große Produktpalette und das sind hauptsächlich so Energieordner. Was Lights gibt es ja auch. Ja. Deswegen sind die so teuer. Habt ihr schon mal so dumme Ordner in so einem Schreibwarenladen gekauft? Ja. Das ist absolut teuer. Man weiß nicht warum. Ich war noch nie so nah am Ladendiebstahl, wie als ich mir letztens diese dummen Ordner ohne Scheiß gekauft habe. Weil das geht auch nicht an. Nee, geht auch nicht an. Wo sind wir hier eigentlich? Aber echt. Es wird Zeit, dass die Schule wieder anfängt, dass ich mir das bei Aldi kaufen kann. Ja. Aber erstmal ist Ostern, verdammt. Naja, Entschuldigung. Kein Problem. Das ist sowieso interessanter als das, was ich sage. Nein, diese Energieordner, was die machen, wie die funktionieren, weiß ich nicht genau. Das wissen die, glaube ich, auch nicht. Die sehen auch immer sehr unterschiedlich aus. Aber die stellen dem Benutzer zumindest wertvolle Lebensenergie zur Verfügung. Und zwar Funkwellen, Erdstrahlen, Wasseradern und sonstige Störquellen werden geordnet und haben auf die Lebewesen, die sich dort aufhalten, keine negativen Auswirkungen mehr. Eine verbesserte Luftqualität ist deutlich wahrnehmbar. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass auch alle anderen anwesenden Personen unbewusst oder bewusst von den Möglichkeiten der energiegeordneten Räume profitieren. Also nur die Möglichkeit, dass das funktioniert. Das gefällt mir vor allen Dingen auch diese Vorstellung, dass sie diese Energie ordnen wie so ein, wie wenn ich halt in einem Kabel hinter meinem Fernseher die Xbox und die Playstation und den Videorekorder angeschlossen habe und dann diese Kabelbinder kaufe und diese Röhren und das da alles reintue. Ja, aber vor allem gut finde ich auch, dass die Verbesserung der Luftqualität spürbar ist, aber deutlich. Dass es halt wertvolle Lebensenergie ordnet. Denn welche Energie ist so wertvoll wie die Lebensenergie? Strom. Ja, heutzutage. Alles. Ja, Öl. Ja. Öl ist wichtiger als Leben. Ja, 1,70. Das kann man immer sagen. Man kann immer sagen, Öl ist wichtiger als Zeit. Außerdem sind die Energieordner der Firma Bepass, die können in ihrer Funktion vom Benutzer nicht überfordert werden. Was? Ja. Normalerweise werden doch die Benutzer überfordert von der Funktion von Geräten. Das glaube ich, weil in 5 Jahren haben die trotzdem nicht mehr genug Arbeitsspeicher. Ja. Doch wieder eine neue Grafikkarte kaufen. Also falls ihr euch jetzt fragt, was man denn da erwerben kann, habe ich einfach mal so ein paar Produkte rausgesucht, in denen ich auch ein bisschen vorlesen werde, was die so können und was die Vorteile dieser Produkte sind. Zum Beispiel kann man dort erwerben einen Netzfilter-Hauptanschluss. Mit geordnetem Strom können die elektrischen Geräte effektiver und harmonischer arbeiten und haben eine längere Lebensdauer. Also was dieser Filter oder dieser Ordner genau ist, weiß ich auch nicht, aber dieses Produkt kommt so in kleinen Fläschchen. Was? In kleinen Fläschchen? Weiß ich vielleicht. Man kann nicht durchschauen oder man kann nicht reinschauen in die Fläschchen. Aber da ist so ein Kleber draufgeklebt, auf dem steht Energieordner oder so. Ja. Beispiele aus der Praxis für diesen Hauptanschluss sind Geräte mit Motoren laufen runder und leiser. Geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer. Das sind eigentlich keine Beispiele aus der Praxis, aber das ist egal. Bei Lampen wird oft mit geringerer Wattzahl die gleiche Helligkeit erreicht. Wie macht man das denn? Ist das messbar? Weil die Wattzahl der Glühbirnen, die ist nicht festgelegt. Das ist so. Das ist eine Richtwert. Ja, genau. Die wird, genau. Ja, genau. Individuell von jedem Leuchtmittel wird das beim Einschalten ausgependelt. Deswegen steht ja auch immer bei den Energiesparlampen jetzt drauf, entspricht in etwa. Ja. 14 Glühbirnen, 10 ja, Watt. Oder genau. Was da mal steht. Jetzt macht alles. Aber es wäre interessant für dich, weil du hast doch gerade letzte Woche gemeckert, dass Energiesparlampen immer so schnell kaputt gehen. Ja, die gehen auch wirklich immer schnell kaputt. Ja. Aber deshalb werde ich mir jetzt auch den Netzfilter-Hauptanschluss kaufen. Zusätzlich. Ja, vor allen Dingen hättest du da noch die alte Xbox kaufen können, die ist billiger, weil wenn das damit leiser und runder läuft, dann, und das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum man die neue holt, damit die nicht mehr klingt wie ein Staubsauger. Ja. Und ich hätte mir keinen neuen Computer kaufen müssen. Verdammt. Ja, nur ein Netzfilter-Hauptanschluss. Ja. Es gibt auch. Warte mal ab, wenn du zu den Preisen kommst, dann kaufst du dir lieber doch einen neuen Computer. Bessere Bildqualität beim Fernseher. Bild ist klarer, deutlicher und harmonischer. Längeres Fernsehen ist ohne Anstrengung möglich. Endlich. Juhu, endlich länger Wochenende, Fernsehen. Ich komme. Ja. Oh, wie gut. Also muss man sich auch keinen HD-Fernseher mehr kaufen. Nein. Kann ich jetzt den Text in Skyrim lesen, auch auf dem kleinen Kannst Fernseher. Du, sehr gut. Sehr gut. Ja. Es kommen auch keine Drachen mehr. Bei Skyrim ist alles harmonisch. Alles harmonischer und besser. Du könntest dir auch wenn wir gerade beim Fernsehen sind, könntest du dir auch einen Satelliten- und Breitbandkabelordner kaufen. Stimmt. Im TV-Bereich können Sie sich nach der Montage des Satellitenenergieordners bzw. des Breitbandkabel-Energieordners über ein deutlich ruhigeres Bild freuen. Es bekommt mehr Tiefe bis hin zur Möglichkeit, ein dreidimensionales Bild zu sehen. Boah, das glaube ich aber nicht. Das hätten wir aber bei Hunger Games gebraucht. Ja. Da hätte Roger vielleicht gestern noch keine Kopfschmerzen gehabt von diesem hektischen Bild. Ja. Die Klangqualität von Radio und Fernseher nimmt deutlich zu und Sie können erwarten, dass sie so gut wird wie beim Abspielen einer CD auf einer nicht geordneten Spitzenanlage. Das ist übrigens auch bei gewissen Drogen und anderen bewusstseinserweiternden Substanzen so. Was ist denn jetzt? Aber es ist doch so ein Fläschchen. Ja. Ist es vielleicht einfach zum Inhalieren? Ja, dass man dann einfach. Es wird einfach auf die Person, auf die Anwender. Es ist so viel besser. Oh, es ist unglaublich. Ich höre das auch ganz anders. Die Luft. Ich kann die Farben so schmecken. Die ist so klar. Die Farben haben Fransen. Ja. Darüber hinaus entwickelt sich das Erleben eines Films deutlich in Richtung Authentizität. Und die Wahrnehmung wird besonders bei Spielfilmen unmittelbarer. Es klingt echt wie Drogen. Das kann aber wirklich gefährlich werden. Da muss man wirklich aufpassen. Ja. Je nachdem, wie man veranlagt ist. Nicht, dass man Realität und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann. Und dann geht man mit einem Bogen los und erschießt irgendwelche Blondies. Ja, bloß nicht hier. Dann Human Centipede oder so machen. Das wird dann unmittelbar. Das wird dann so unmittelbar. Und die Hersteller schreiben hier auch noch, wir hörten einmal über eine Viertelstunde fasziniert einem Kommentar in englischer Sprache zu und waren begeistert, was ich alles in einer fremden Sprache mitteilen kann, obwohl wir kaum ein Wort verstanden, da wir der englischen Sprache nicht mächtig sind. Was? Ja, die haben Englisch gehört und verstehen es nicht und waren aber beeindruckt. Ja, cool. Aber hast du das nicht auch, wenn Leute Englisch sprechen und du denkst, wow, die können sich wirklich fast alles sagen, was wir uns gerade auf Deutsch sagen? Ich finde es vor allem krass, wenn kleine Kinder schon Englisch können. Ja. Also so Amerikaner. Ja, du musst halt auch mal schauen. Das ist wieder besagte Bär auf meinem Rad. Ich meine, es ist kein Wunder, dass China jetzt so im Kommen ist. Ich meine, da können alle Kinder schon Chinesisch. Und wer kann das hier bei uns, selbst in hohem Alter? Selbst die Chinesen können doch hier kein richtiges Chinesisch, willst du mir noch nicht sagen. Doch, selbst. Also ich hab welche gesehen, die können das. Ich habe auch mal welche gesehen, die können das nicht. Ich habe welche gesehen, die können keinen Kaffee kochen. Ich habe welche gesehen, die eine Woche lang dasselbe T-Shirt anhaben. Ende. Krass. Ich habe mal einen Halbjapaner kennengelernt. da waren wir auf so einem Camp und das war auch eine Woche lang und er hatte auch jeden Tag das gleiche T-Shirt an. Und am letzten Tag habe ich gefragt, sag mal, hast du jetzt eine Woche lang das gleiche T-Shirt angehabt? Und dann hat er seinen Koffer aufgemacht und hatte 7 gleiche T-Shirts. Kein Witz. Ja. So, das gibt's. Vielleicht hätte dein Chinese auch 7-mal das gleiche T-Shirt. Gibt's für Halbjapaner so ein Camp? Ja. Das ist Halbjapaner-Camp. Ja. Ja, das war halt zu den Zeiten vom Zweiten Weltkrieg so. Ja. Ihr wisst ja nicht, wie alt ich bin. Ich sehe ja jung aus, aber. Ja, also du bist ja wie bei Alcatraz. Aus der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, so komische Leute, die aus der Vergangenheit kommen. Und nächstes Mal springst du endlich wieder nach Hause. Piu! Nicht endlich. Ach so. Oh. Unendlich. Mhm. Nee. Ja. Es gibt auch noch, wenn ihr Freunde von Musik seid. Nein. Wir hassen. Dann überspringe ich diesen Punkt. Ich wünsche, ich hätte nie in meinem Leben Musik gehört, aber ohne Scheiß, weil ich habe jeden Tag einen anderen Ohrwurm und das macht mich wahnsinnig. Ja, ich bin so unzufrieden. Aber zur Not einfach immer Anna Tefka, das geht doch. Ja schon, aber was soll das? Ich habe sogar Ohrwürmer jetzt von Liedern, die ich nicht kenne. Ich habe meistens Ohrwürmer von Liedern, die ich nicht mag. Ja, genau. Das ist ätzend. Oder? Ich habe gestern habe ich wirklich gesagt, jetzt reicht's. Ich wünschte, ich hätte nie ein Lied gehört. Hast du nie so einen Nord-Ohrwurm, den du immer anschalten kannst, wenn du den anderen vertreiben willst? Zum Beispiel ja. Alf und Ronda. Ich habe immer, es wird Sommer in Berlin. Das hatte ich, da hatte ich heute Morgen auch einen Ohrwurm von. Was? Ja. Wie Sommer kann das sein? Nun ist es schon es Sommerzeit, hinziehen. Es ist wirklich bald soweit, denn die Skeptiker-Konferenz ist ein Reim fällt wie viel den April nochmal? Vergessen. Erster Mal. Am 1. Mal. Nee, am 18. bis 21. Mal. In Berlin. Zieht's mich hin. Vielleicht hättet ihr diese furchtbaren Ohrwürmer, diese furchtbaren Ohrwürmer von Henriks Lied nicht. Ja. Hättet ihr einen Boxen-Energietransformer und Energie-Klanglack für Boxen gekauft. Klanglack. Ist das Lack, den man auf die Boxen aufträgt? Ja. Wenn ich das meinen Arbeitskollegen zeige, dann bin ich der King. Ja. Und zwar die Boxen Energietransformer optimieren den materiellen Anteil der Hi-Fi-Komponente der Box und stellen so die dringend benötigte Verbindung zum Feinstofflichen wieder her. Eine weitere Möglichkeit, Boxen energetisch zu verändern, ist die Lackierung bestimmter Bereiche der Lautsprechermembranen mit dem Energieklanglack. Dadurch ergeben sich folgende Veränderungsmöglichkeiten. Unordnung wandelt sich zur Ordnung. Zeitrichtiges Hören der Musiksignale. Vor allem gut, wenn man Rockband spielt. Denn? Ja, heißt das keine Latenz. Das heißt, man kann keinen Jazz mehr hören, ohne kaputt zu gehen. Das ist das schön. Wenn man dann so Swing hört oder Jazz, dann ist das so ganz glatt. Das ist so Musik, die dann genau nicht mehr schön ist. Die Blue Notes sind auf einmal sind normale Fun Notes. Fun Notes. Und Klezmer kann man gar nicht mehr hören. Ja, aber Klezmer kann man gar nicht mehr hören, das ist ja wie im normalen Leben auch. Da musst du aufpassen, was du sagst. Ah, ja. Also für unsere Vergangenheit. Für unsere Hörer empfehle ich auch nochmal, man kann sich ruhig mal alle Produkte auf dieser Seite anschauen, weil da ist immer so eine schön für lesefaule Menschen eine Auflistung von Veränderungsmöglichkeiten und Vorteilen und die sind alle sehr, sehr lustig. Gibt es auch eine Veränderungsmöglichkeit, wo was Gutes sich zu was Schlechtem verändert? Nein. Hier gibt es nur noch wahrheitsgetreue Abbildungen von Klangdimensionen. Jeder Ton schafft sich seinen eigenen Raum. Da muss man aufpassen. Was heißt das denn? Ich weiß es nicht. Aber da muss man aufpassen, dass in eurer alten Wohnung wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Das wäre zu eng geworden. Deswegen hattet ihr da auch nie Musik an. Deswegen war da wahrscheinlich auch kein Radioempfang. Ja. Weil es im Keller war. Erweiterung der Dimensionswahrnehmung des Zuhörers außerhalb von Musikgeschehen. Musikwahrnehmung kann so zum meditativen Erlebnis werden. Im Musikerleben haben sie die Möglichkeit, sich anzunehmen, wie sie sind. Erinnerung an den Ursprung des Lebens werden geweckt. Was? Das kann man alles machen, wenn man so eine Anlage ordnet. Stell dir mal vor, wenn du mit dem Zeug dir 2001 Weltraum mit Odyssee anguckst, dann gehst du noch weiter als der Ursprung. Und als letzter Punkt, eine grundsätzliche Veränderung ihres Weltbildes wird möglich. Gut. Es ist ganz schön viel, was es liefert. Und so ein Teil kostet auch nur 2.100 Euro. Also ich muss aber sagen, für so Audiophile ist das gar nicht so viel. Nee, das kostet gar nicht. Also die kaufen ja auch Kabel für für 15.000 Euro. Ja. Weil da das Digitalsignal sauberer durchgeht. Aber die anderen Produkte für nicht Audiophile, sondern die einfach zum Beispiel so schöneres Wasser für ihre Pflanzen haben wollen, damit die den gießen, ja, da kostet das auch so viel. Ja, aber du musst halt immer auch berechnen, du kannst ja jetzt das eine Gerät, nicht nur, es ist jetzt ja nicht nur, okay, eine neue Xbox kostet 200 Euro. Ja. Wenn du Glück hast, 150. Aber wenn du, wenn du Pech hast, 250. Dir noch nicht mal einen neuen Fernseher kaufen musst, dann keinen neuen Computer kaufen musst und so, dann hast du in einem Jahr oder so diese 2000 Euro zusammen. Ja, ist wieder raus. Die du gespart hast, das hast du alles raus. Du kannst, ich fahre zum Beispiel, wenn ich so ein Ding hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich noch meinen ersten Computer fahren mit Windows 3.1. Ja, ja. Und die 1 Watt Glühbirne. Ja. Aus der DDR. Ja. Da haben wir ganz schnell die Scheiße wieder raus. Ja. So, darüber hinaus gibt es noch Tabakreiniger. Mehr sage ich dazu nicht. Cool. Ich habe auch was gesehen, womit man Kaffee und Tee reinigen, ja, kann. Aber Kaffee auch Bio-Kaffee haben und Bio-Tee, weil es da auch noch einiges zu verbessern, ja, ja, das gibt. Ja, das wissen viele nicht. Ja. Also, liebe Hörer. Ja. Es gibt noch Energieklanglack für Fahrzeuge. Hä? Dazu steht hierzu. Sind die FIA approved oder darf man die nicht benutzen? Das ist völlig egal, die haben keine Auswirkungen. Doch, die haben die Möglichkeit, dein Weltbild zu verändern. Aber ja, wenn Schumi damit fährt. Das kenne ich mir so gut vor, weil setzt sich so in so ein Auto, was so mal plötzlich, ja, Moment, mein Weltbild hat sich total verändert gerade. Ja, ich habe noch nie so ein schlechtes Buch gelesen, Stephen King. Christine. Es ist seit kurzem möglich, den Energieklanglack zur Ordnung ihres Fahrzeugs einzusetzen. Bis vor kurzem haben wir die Steuerungschips des Motorsteuergeräts lackiert. Dies ist allerdings seit dem 01.01.2006 bei Neufahrzeugen kaum mehr möglich. Die Hersteller verkleben seit dieser Zeit ihre Steuergeräte, sodass sie ohne sie zu beschädigen kaum mehr geöffnet werden können. Da die Veränderung durch den Energielack sowieso über den Ton herbeigeführt wird, nehmen wir jetzt den Ton des Auspuffs. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was heißt es denn aus? Das ist egal. Da es im Zubehörhandel für fast jedes Fahrzeug Auspuffblenden zu kaufen gibt, lackieren wir jetzt diese mit gleichem Ergebnis. Die erworbenen Auspuffblenden können dann zu uns geschickt werden und werden dann von uns lackiert zurückgesendet. Die Montage ist fast von jedem Laien selbst durchzuführen. Laien mit EI. Und H. Die lackierte Auspuffblende könnte eventuell noch am nächsten Fahrzeug passen. Einzig die zusätzliche Montage von Innen- und Außenluftreinigern sowie eines Kältemittelkreislaufordners an der Klimaanlage kann Ihr Fahrzeug dann noch optimieren. Das gesamte Fahrzeug ändert sich, auch das Fahrverhalten. Es muss mit einer Einfahrzeit von 500 bis 1000 Kilometern gerechnet werden. Da siehst du, ist doch, kann man doch mal bei Formel 1 betrogen ja, damit. Ja, danach hat man allerdings den Eindruck, dass man in einem komfortableren Auto fährt. Stressfreies Fahren wird zur Alltäglichkeit und die Insassen fühlen sich in jeder Hinsicht beschützt, geborgen und wohlbehütet. Die drei Pfeiler. Beschützt, geborgen und wohlbehütet. Das ist gut, daher braucht man auch gar nicht mehr, wenn das alle hätten, dann könnte man sich diese Kinowerbung sparen. Ja. Ja, aber ich habe hier auch anschließend noch eine schöne Liste mit guten Leitsätzen für die Werbung dieses Ordners. Der Motor wird ruhiger und läuft gleichmäßiger. Bessere Zusammenarbeit der einzelnen Zylinder. Harmonie. 4 Zylinder laufen wie 6 Zylinder. 6 Zylinder wie 8 Zylinder Motor. Warte, 8 Zylinder laufen, glaube ich, wie 10 Zylinder. Krass. 10 Zylinder wie 12 Zylinder. Der Motor dreht, wenn erforderlich, williger an die Drehzahlgrenzen heran. Der Ton des Auspuffgeräuschs wird tiefer. Das nice. Gesamte Ansprechverhalten der Bremsanlage verändert sich radikal. Giftige Bremsen werden berechenbarer, schlechte werden griffiger. Starkes Anheben des subjektiven Sicherheitsgefühls. Alle Strapazen bei längeren Fahrten gehen auf Null zurück. Form und Farbe des Fahrzeugs verändern sich. Fließende Linien, leuchtendere Farben. Das Fahrzeug wirkt wie von scheinbar unsichtbaren Grauschleiern befreit. Das ganze Fahrzeug... Was? Gut, dass diese unsichtbaren Grauschleier scheinbar unsichtbar sind. Das ganze Fahrzeug wird kompakter, wie eine Einheit. Die Türen gehen besser zu, satteres Geräusch, wertiger. Das ist wichtig. Wertigkeit ist ganz oft unterschiedlich. Ein satteres Geräusch, mal die Tür zu machen, dafür kaufe ich so einen Lack. Selbst nach kurzfristiger, stärkerer Beanspruchung des Fahrzeugs kehrt nach Wechsel in einen ruhigeren Fahrmodus fast augenblicklich wieder Ruhe ein. Keine Stressaufladung. Durch bereits enterdete Grundkonstruktion jetzt völlige Entfaltung der Körper-, Geist- und Seele-Verbindungen. Durch eine bessere Wahrnehmung des Umfelds ist konzentrierteres Fahren ohne Anstrengung möglich. Geil. Ist jetzt, wenn ich mein Auto damit lackieren lasse, könnte dann da der Blitz einschlagen und mir würde nichts passieren? Ja. Awesome. Erstmals. Becker, wenn ich so ein Auto hätte, würdest du dann Merlin dafür verlassen, wenn du mich in so einem Auto siehst, nee, sitzen siehst? Mist. Aber sie würde vielleicht würde mit dir nochmal in Herr der Ringe 1 gehen. Aber nur, wenn du mich einlädst. Ins Auto. Sehen Sie Filme in Ihrem Auto in unbekannter Authentizität. Das ist aber, glaube ich, die beste Art von Tuning, von Autotuning, die ich jemals... Auf jeden Fall. Wie heißt der? Exhibit. Exhibit, ich wollte auch sagen, das ist ein Job für Exhibit. Wir müssen ihm mal eine Mail forwarden oder meinetwegen Vin Diesel. Yo, dog, I heard you like cars. Das wäre so schön. Schreiben ihm noch einmal. Dann wäre auch das Aquarium in meinem Golf, in meinem Käfer, endlich von diesen unsichtbaren Grauschleiern befreit. Den scheinbar unsichtbaren Grauschleiern. Man nennt es auch tote Fische. Ja. Die scheinbar unsichtbaren Grauschleiern. Aber stell dir mal vor, wenn du so einen Lowrider damit. Wie low der dann riden kann. Ja, für uns. Die Lows lower und die Highs higher. Für uns ist ja doch eher weniger das Fahrzeug der Lebensmittelpunkt, sondern eher Telefon, Fax und Internet. Fax vor allem. Vor allem Fax. Denn dafür gibt es auch einen Energieordner. Ich gucke immer Videotext. Ich gucke manchmal Videotext. Und mache SMS-Chat. Ja. Ich mache wirklich SMS-Chat. Nein. Auch beim Surfen, in Anführungsstrichen, im Internet, merkt man schon nach kurzer Zeit die extreme Belastung durch die Informationsflut. Unzählige materielle und auch immaterielle Daten haben sich in kurzer Zeit in diesem Netz angesammelt. Was heißt das denn? Materielle Daten? Ich weiß es nicht. Okay. Die erzählen einfach irgendwas. Ja. Die erzählen doch einfach nur irgendwas. Ja, das ist wieder wie alles, was wir bisher hatten, aber lustig. Und jeder, der sich in das Netz einklingt, ist mit den Daten und Personen, die es ebenfalls benutzen, verbunden. Wow. Hier hilft der Energieordner, der eine Barriere gegen diese Energien aufbaut. Man will ja nicht so verbunden sein heutzutage. Nee. Trotzdem ist es empfehlenswert, sich vor dem Surfen im Klaren darüber zu sein, was sie im Internet wollen bzw. suchen, um die Verweildauer auf ein Minimum zu reduzieren. Ja. Ja. Das mache ich auch am liebsten. Weniger Stress und Streit nach dem Surfen im Internet oder längerem Telefonieren. Ja. Du bist die ganze Zeit im Internet. Ich will auch mal telefonieren mit meinem Freund. Geh mal raus aus dem Leitung. Ich wohne in der Vergangenheit. Ja. Also wenn ich jetzt das benutze und dann auf blindekuh.de gehe und im Chat sage, ich wäre ein 11-jähriger Junge, um Mädchen anzulocken, werde ich dann nicht verhaftet. Dank dieses neuen Energieordners. Weiß man nicht. Also, nein. Wenn jemand da Erfahrung hat, kann er uns schreiben. Unter bpes@humoralpathologie. Okay. Bpes. Genau. Ansonsten gibt es noch Güllereiniger, energetische Pflanzendünger, Energieordner für Wasserbetten, Energieklang. Güllereiniger. Was hast du gesagt? Und Energieklanglack für Streich- und Blasinstrumente. Was hast du gesagt? Das war das Wort. Was ist wahr? Güllereiniger. Güllereiniger. Ja. Ja. Was soll denn das sein? Ja, das ist das Erste, was denkt, was ich gebrauchen könnte. Weil ich fahre immer übers Feld nach Hause und immer, jedes Mal, kommt dann dieser scheiß Traktor und macht genau vor mir das Güllefass auf. Und wenn die mal sauberer wäre, dann... Müsstest du nicht immer zu Hause direkt duschen, oder ja, was? Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich gleich vom Fahrrad falle. Ja, fahr halt vor dem Traktor. Ja, der Traktor hält immer genau Schrittgeschwindigkeit mit, damit man möglichst viel abkriegt. Und dann winkt er mich immer so vorbei, ich soll überholen. Und wenn ich dann überhole, dann verfolgt er mich die ganze Zeit. Dann verfolgt er mich. Der muss halt ordentlich einen fahren lassen, wenn er mal hinter dir ist, damit er mal merkt, wie das ist. Ja, aber ich bin nicht so eklig, dass das geht. Aber vielleicht, wenn du den Energieordner so kaufst. Ja, okay, aber genau, jetzt der Güllereiniger. Ja, der Güllereiniger, das wollte ich aber nur so vorlesen, da wollte ich nicht näher drauf eingehen. Aber für dich, du spielst auch Ukulele, ne? Ich spiele Ukulele, das okkulteste aller... Genau, dafür könntest du benutzen den Energieklanglack für Streich- und Blasinstrumente. Nein, das ist weder ein Streich- noch ein Blasinstrument. Okay. Was hast du übrigens? Ach so. Das Saxophon. Ach so. Das zählt zu den Holzblasinstrumenten. Krass. Weil wegen dem Plättchen. Schnäbelchen oben drauf, ne? Ja. Das sind völlig neue Dinge, die du mir hier erzählst. Hast du gewusst, Klavier... zählt zu den Blasinstrumenten. Richtig. Aber andererseits kannst du mir trotzdem erzählen, weil Blasinstrument. Ich bin auf jeden Fall so ein avantgardischer Künstler. Du kannst auch mit dem Bogen genau. E-Ukulele spiele. Ja. Du hast oder? Gar keine E-Ukulele. Stimmt. Aber Hagen hat eine. Ja. Was? Ich glaube sogar zwei. Was? Oh, apropos. Hagen könnten auch die Leute, der Hörer von uns, der bei Google Plus ist, kann Hagen folgen. Genau. Pio Pio? Pio Pio. Ah, Pio Pio. Und das ist das Beste auf Google Plus. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich lustig. Habe ich mir jetzt auch nochmal alles durchgelesen. Ja, ist gut, ne? Das ist echt super. Weiter. Okay. Hagen vorbei. Wenn ihr was wissen wollt zu diesem Energieklanglack, hierzu steht, unvorstellbare Zunahme der Dimensionen, in der sich das Musikgeschehen widerspiegelt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Optische Veränderung des Musikinstruments. Es glänzt mehr, die Formen verändern sich. Das will man gar nicht haben. Cool. Du kaufst die Formen verändern sich. Ja. Das klingt echt voll nach ich kann mir so vor, du kaufst dir so eine schöne Les Paul-Gitarre und dann schreist die an, ist das so flying wie. Das wäre schon cool, aber eigentlich auch nicht, was man will. Ja. Ich finde, das klingt alles, als ob das so eine Hoax-Seite wäre. Ja. Das ist. Nein, das ist echt. Das können die nicht ernst meinen. Sie meinen aber ernst, leichtere Spielen, Abbau von Ängsten, die mit dem Üben zusammenhängen. Ja. Veränderung der Personen, die auf einem solchen Instrument spielen und auch der Zuhörer in Richtung Offenheit. Das Musikinstrument kann leichter gespielt werden, der Druck des Bogens kann deutlich reduziert werden. Das Musikinstrument wird wesentlich lauter, was deutlich wahrnehmbar ist. Das also will man auch nur bedingt. Also nicht sein Schlagzeug damit anmalen. Ja. Aber andererseits ist es natürlich gut, dann muss man sich nicht so eine teure Gitarre kaufen. Ja. Wenn man sich einfach nur so eine wirklich billige Klampe kauft, die, wo man echt so ganz doll drücken muss und die schlecht Seitenlage hat und so. Und für die Streichinstrumente kann man sich dann auch vielleicht den Klanglack auf den Dämpfer draufschmieren. Also wenn man es nicht so laut haben möchte. Meinst du, der Dämpfer dämpft dann extrem? Der dämpft extrem, ja. Oh, und dann kann man in bisher nicht geahnten Dimensionen. In unvorstellbar nicht geahnten Dimensionen. Wow. Ja. Und es gibt auf der Seite, das kostet ja alles sau viel Geld, aber es gibt nämlich noch einen kostenlosen energetischen Bildschirmreiniger. Als Software. Bildschirmschoner? Nein, weiß ich nicht. Ich war vorhin auch auf der Seite und habe mir das angeguckt. Ich war halt bei Merlin und er hat gesagt, bitte lad's nicht runter. Ach so. Ich will nicht, dass du das ausprobierst bei mir. Ah. Das sah halt auch irgendwie suspekt aus. Also ja, vor allem. Immer diese Angst vor dem Unbekannten. Ja. Vor allem, weil da drunter steht, Achtung, der Reiniger funktioniert nur dann, wenn während des Vorgangs eine Verbindung zum Internet besteht. Wir empfehlen in dieser Zeit, nichts anderes am Computer zu erledigen. Die Reinigung hält ca. 8-10 Tage an. Geht's also darf man dann 8-10 Tage nichts an seinem Computer machen. Ich denke. Aber dafür ist der gereinigt und danach musst du es von vorne machen. Videos auf YouPorn werden viel aktueller. Und dreidimensional. Lebensechter. Und trotzdem aber nicht mehr so schmutzig. Genau. Ja. Das ist also ehemals bekannte Mitschülerinnen kommen viel häufiger vor als für gewöhnlich. Und die Handlung wird authentischer. Es wird auch harmonischer. Es ist harmonischer. Kuschel, Blümchen. Ja. Und dann habe ich noch zu guter Letzt auf dieser Seite gibt es eine Sparte, die heißt Kommentare. Und da möchte ich nur einen Kommentar von Albert V. aus BS vorlesen. Da ist zu allen Produkten, die ich bisher der Firma BPS genutzt habe, etwas von meiner Seite zu berichten gibt, möchte ich mich hier einfach mal auf das Fahrradtuning beschränken. Das könnte ich auch. Ich habe mein neues Fahrrad mit dem Energieklanglack lackieren und es mit zwei Luftreinigern ausstatten lassen. Das Fahrradfahren macht jetzt einfach viel mehr Spaß. Das Fahrrad läuft flüssiger und runder. Die Wahrnehmung der Umgebung ist intensiver und gleichzeitig bleibe ich viel mehr bei mir selbst. Was vorher eine nette Freizeitbeschäftigung war, ist nun immer wieder aufs Neue zu einem Erlebnis geworden. Danke für diese Produkte. Der hat sein Vehikel mit einem Klangverbesserer lackieren lassen. Sein Velo. Sagt man das so in der Szene? In der Schweiz. So. Sein Velo. Ja, ja, da sagt man doch, komm mal raus aus deinem Velo. Wenn man meint, steig von deinem Fahrrad ab. Das ist ja verrückt. Diese Oder Schweizer. So. Vielleicht auch nicht. Ja, und Das war's eigentlich auch von dieser Seite. Es gibt noch viel mehr Produkte und die lesen sich alle ebenso gut wie die, die ich gerade vorgelesen habe. Und deshalb würde ich sagen, danke Alex aus Saarbrücken für diese tolle Seite. Ja, es ist sehr unterhaltsam. Die hat das sicher selber geschrieben. Ja. Ja, wenn schon. Das wäre cool, wenn mal irgendwie einer uns so reinlegen würde. Und so ein Esoteriker macht die verrückteste Seite und kriegt dann von uns gratis Werbung. Ja. Und dann sind wir die, die gebastelt sind. Ja. Aber andererseits, ich habe das Gefühl, dass das jede Woche der Fall ist. Also ja, das könnte mal sein. Aufnehmen. Wir machen ja immer dasselbe. Ja, schon. Ich glaube, wir ab nächstes Mal machen wir mal einen anderen Podcast, oder? Mhm. So, was könnte man machen? Heise Developer-Podcast. Kaffeemaschinen-Podcast, ja. Review Russell Hobbs und, Kaffeemaschine war nicht so gut. Sprühsahne. Sprühsahne-Podcast. Ja. Das haben wir auch mal gemacht. Ja, wir haben ja die letzte Aufnahme haben wir ja komplett in Sprühsahne aufgenommen. Das wäre eigentlich gut, das mal so, wirklich so verschiedene Sprühsahnen zu nehmen und die dann aufs Geräusch zu testen. Und so nach ganz vielen Kategorien. Und das im Penny gab es letztens auch einen billigeren, also ich hatte ja schon berichtet, ja. Da, nicht mit Aufschäumer, Sahne, also wo man so Kartuschen reintut. Mhm. Und da kostete ja 70 Euro und jetzt gab es einen für 25 Euro, auch im Penny. Jetzt warten wir noch ein halbes Jahr, 12 Euro. Bei Penny gibt es auch die besten Steaks. Das stimmt. Das ist gar nicht schlecht. Also wirklich, wenn man einen Penny in der Nähe hat, sollte man vielleicht mal in Erwägung ziehen, da öfter vorbeizugehen. Ja. Gibt es da auch diese leckeren Koala-Kekse oder Haribo Mini Colorado? Was Nein, wir heute das habe ich aus Sendung dem Rewe. Essen? Aus dem Rewe. Rewe ist auch sehr gut. Aber dafür ist Mini Colorado das Produkt des Jahres 2012. Und das Jahr ist noch gar nicht so alt. Ja. Die müssen schon sehr gut sein. Vielleicht werden die zu Beginn des Jahres festgelegt. Ja. Mein Produkt des Jahres ist Buttermilch von Müller. Immer noch. Meins Buttermilch von Ja. Weil meins ist grüner so Tee, ist. KitKat. Oh, das haben wir heute auch. Stimmt, wir haben heute KitKat grüner Tee hier auf dem Tisch. Und jetzt erzähl mal, warum KitKat so beliebt ist in Japan. Wegen Kitokatsu? Ja. Hä? Wirklich, soll ich das jetzt? Was ist denn das? Also, das hast du doch erzählt, Kitokatsu. Ach so, ja. Was? Ich wollte nur einen guten Dialog machen, dass es aus so wirkt, als würden wir ein Gespräch führen. Also, die Japaner, die essen vor irgendeiner großen Prüfung immer so ein KitKat, weil wenn man es auf Japanisch ausspricht, Kitokatsu, warum auch immer, dann heißt das, ich gewinne bestimmt. Ja. Oder ich bestehe bestimmt. Außerdem ist KitKat auch sehr beliebt, weil es ja immer ein regional begrenztes Produkt gibt. In Japan gibt es viele von diesen Produkten, die man nur an dem Ort in der Stadt XY kaufen kann. Und diese KitKats hier sind zum Beispiel nur auf die Stadt Uji beschränkt. Die dürfen nicht in Kyoto verkauft werden. Das stimmt doch gar nicht. Doch, in Kyoto wird eine andere Sorte grüner Tee KitKat verkauft, ja. Deswegen steht auch hier, dass die in Uji hergestellt wurden, wenn du das Kleingedruckte liest. Es ist gar nicht so klein. Es ist nicht so klein wie der grüne Tee auf dem Foto ist nur ein Image. Ja, Überraschung. Das Foto ist nur ein Foto. Ja. Hast du letztes Mal eigentlich schon über die Kirschen geredet? Über die Kirschensituation im Joghurt? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar habe ich gelesen. Jetzt gibt es Wissen für alle Hörer. Dass Kirschen in vielen Joghurtprodukten keine Kirschen sind, sondern Cranberries. Weil Cranberries lassen sich besonders leicht umfärben und umgeschmacken. Umfruchten. Ja, die werden halt ausgezuzelt und dann wird da ein neuer Geschmack reingesprüht. Ja, da ist eine dicke Frau in einem Dirndl sitzt in der Cranberry-Fabrik. Und hat so einen ganz schmalen Strohhalm. Und dann sind das erst so weiße Beeren und dann pustet man wieder das Kirschgeschmack rein. Ja, und dann habe ich mir ein Kirsch-Milchreis gekauft und wollte draufschauen, ob da wirklich Cranberries als Zutat draufstehen. Und es stand Kirschen mit so einem Sternchen oben dran, aber es war kein Gegenpart dazu. Ja, wir haben nicht rausgefunden, was es ist. Ich habe mal gelesen, dass in Erdbeerjoghurts die Erdbeerpartikel da drin meistens so ein ekliger Pilz ist. Mhm. Ein ekliger Pilz. Ich finde, das ist ein sehr köstlicher Pilz. Ja, ein Pilz, der nach Erdbeer schmeckt. Warum ist der denn eklig? Das ist voll eklig. Das ist aber keine Begründung. Ja. Ein Sternchen. Okay. Und Himbeergeschmack wird verstärkt durch irgend so ein anales Sekret, das von was für einem Tier nochmal ausgeschieden wird. Mensch. Bitte lass es ein Insekt sein. Nein, ich glaube, es ist so eine Art Raccoon oder sowas. Oh. Also so eine Art Waschbär. Und auf jeden Fall haben die das, ja, wie gesagt. Der Wahrheitsgehalt dieser Sendung geht mit immer schwäniger. Der Waschbär sitzt dann an dem Fließband hinter der dicken Frau mit dem Dirndl. Ja, das ist, ich weiß nicht, was Himbeergeschmack war, aber ein so Geschmack ist ein ganz bäriger. Ich will immer wissen, wie. Das haben schon mal, wie findet man das raus? Wie findet man das raus? Sitzt, das ist, ich habe das in einem anderen Podcast gehört und da meinten die auch so, ist das so, dass jemand auf dem Boden liegt und eingeschlafen ist, weil irgendwann hat so geschnarcht und den Mund aufgemacht und dann ist so ein Waschbär vorbeigekommen und hat ihm in den Mund gekackt. Ja, oh, Himbeeren. Und dann ist er so, oh, das ist widerlich. Oh, da sind Himbeeren. Ich muss ganz schnell einen anderen Geschmack im Mund bekommen. Oh, diese Himbeeren schmecken so gut wie noch nie. Moment. Für mich ist halt, auch wenn diese Geschichte tatsächlich passiert sein sollte, ja, wie kommt man denn darauf zu sagen, der Rest der Welt muss das auch so essen? Das ist für mich das Verrückte. Ja, aber das ist komischerweise auch approved. Also man kann, das muss doch nicht mal das eklige Biber, von Bibern ist das, glaube ich, dieses Biber-Analsekret essen. Ach Gott. Sondern da steht einfach ein anderer Name bei. Und es gibt auch, und ich meine, man isst ja auch diese komischen Kaffeebohnen, die die Affen da ausgeschissen haben. Katzen. Und das sind die teuersten. Katzen. Katzen. Affenkatzen. Nein, das sind keine Katzen. Das sind Affen, oder? Ja, das sind Meerkatzen. Meerkatzen, und das sind Affen. Ach so, ja. Also. Halbaffen. Wie Herr Nilsson bei Pipi Lotta Victualia. Ja. Efraim. Straziatella. Straziatella, Volker Minzer. Pfefferminzer. Volker Diener, so. Okay, wer den ganzen Namen von Pipi Langstrumpf zusammenbekommt, kann uns eine E-Mail schreiben an pipikacker. Genau. Interessante Facts. Ich finde, das sollten wir als nächsten Podcast machen. Wir machen einfach auch so ein Neuigkeiten aus dem Takatuka-Land. So, was wir gelesen haben, mal komisch. Ja, aber das machen wir noch schon. Ja, aber noch verstärkte. Gibt es das nicht schon und das heißt Neon unnützes Wissen? Nein. Ja, aber das ist das lame. Ist ja nützliches Wissen, was wir vermitteln. Wir machen das nicht der Verbraucher, was man essen soll. Was köstlich schmeckt, hätten sie es gewusst. Ja. Ja. Ja. Genau. Und das war's von dem Thema. Auf Wiedersehen. Nein, hast noch was? Hab ich noch was? Ja, ich hätte noch ein. Also ich habe nicht wirklich was. Ich habe so rote Streifen im Gesicht. Oh, verdammt. Meine Nase juckt die ganze Zeit und ich kratze irgendwie mal dran und dann jetzt habe ich rote Streifen. Toll. Interessant. Weißt du, die roten Streifen im Gesicht bei vielen Leuten sind in Wirklichkeit ein Analsekret das geht von einem seltenen Insekt. Die meisten Menschen werden auch ersetzt durch gleich ähnliche Mittel von der EU. Das ist alles in Ordnung. Okay, das ist ja alles Quatsch. Nee, ich habe irgendwie in der letzten Zeit mitgedacht oder mitbekommen, dass immer mehr, oder ich weiß nicht, ob das jetzt schon immer so ist, das könnt ihr vielleicht auch sagen, oder ob das jetzt in der letzten Zeit nur so ist, dass Graphologie wieder total in ist. Hab auch das Gefühl, dass in letzter Zeit wieder in ist. Ja, erst, ja. Ne? Und deswegen habe ich mal mich heute so ein bisschen mit Graphologie beschäftigt und habe den Wikipedia-Artikel gelesen und war dann so für 5 Minuten ein Profi auf dem Gebiet, also ein Experte, aber jetzt habe ich alles schon wieder vergessen, wie das so ist mit Wikipedia. Und immer noch bist du genauso ein Experte wie ein echter Graphologe. Genau, und damit, genau, das habe ich eigentlich rausgefunden. Bei Wikipedia stand dann eigentlich so drin, dass die Graphologie schon als Pseudowissenschaft anerkannt ist. Also unter kann sich in eine illustre Runde einreihen, da eigentlich diese ganzen Versuche, die gemacht wurden, eigentlich so ziemlich klar bewiesen haben, dass man nicht über die Rückschlüsse auf die Persönlichkeit eines Menschen. Was ist denn Graphologie überhaupt? Ist das so, du schreibst etwas und jemand sagt dir dann anhand deiner Schrift, was für ein Mensch du bist? Ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe mal deine Handschrift überprüft und habe herausgefunden, dass du im Antrieb sehr lebhaft und spontan bist und dass du rasch denkst und dich flexibel auf verschiedene Situationen einstellen kannst. Und dass du sehr flexibel im Denken bist und gut Zusammenhänge erfassen kannst, eigene Vorstellungen fließen aber auch in deine Denkweise mit ein. Also eigentlich bist du ja ein bisschen langsam und dumm. Ja, ich bin langsam und dumm und ich habe keinen eigenen Eintrieb. Aber was hast du zu dem hier? Du lebst deine Wünsche und Neigungen frei aus und lässt dich nichts einengen. Du bist leidenschaftlich und impulsiv und liebst Abwechslung. Regel und Norm lehnst du ab. Nee, das stimmt nicht. Ich bin auch sehr nicht konservativ. Okay. Bist du begeisterungsfähig, voll hochfliegender Pläne, gelegentlich etwas flatterhaft und unzuverlässig? Flatterhaft nur im Gehirn. Ja, das heißt das ja, oder? Meine Oma hat mich immer Schmetterlingshirn genannt. Na, und so weiter. Ich habe auf jeden Fall einen Test gemacht bei Brigitte.de und das waren Sachen, die über mich da gesagt wurden. Aber es war halt wieder sowas, das ist halt wie Horoskop. Na, da kann ja man immer sagen, sie sind mal so oder so. Sometimes happy, sometimes sad. Aber dann habe ich das auch nochmal machen lassen und er hat ein bisschen, einige Absätze sind gleich und andere sind anders. Also er ist zum Beispiel nicht wie ich unzuverlässig. Stimmt. Also bei ihm war alles besser als bei mir. Aber dafür ist ihm Übersicht, klar, Ordnung und Klarheit nicht so wichtig wie mir. Hm. Naja. Stimmt auch. Da gab's, wie ist das? Bei Brigitte.de kann man online sowas reinmalen mit der Maus? Du machst erst mit deiner Hand, schreibst du was auf. Ja. Und dann machst du, gibst du 16 verschiedene Fragen und dort wird dann zum Beispiel, musst du dann anklicken, was werden so Samples gezeigt von anderen Schriften und dann musst du auf deine Schrift gucken, wie das ungefähr aussieht. Und dann musst du die Form anschauen oder ob du zum Beispiel verbunden oder unverbunden schreibst, eher wie schnell du geschrieben hast, ob der Stift, den du benutzt, eher einen dünnen oder einen teigigen Schrift im Strich macht. Ein was? Ob du eher lieber einen. Nein, was war das andere, das, was nicht dünn war? Ob du einen Stift bevorzugst, der dünn oder ob der teigig schreibt. Teigig? Ja. Das heißt, ist das das Gegenteil von dünnschreiben? Von dünnschreiben? Ich benutze halt immer so einen teigigen Stift. Ich schreibe ausschließlich mit Marker. Ja, ich schreibe meistens so mit diesen. Marker ist mir zu teigig. Ja. Du schreibst schön mit so Kalligrafiestiften, die so eine abgeschrägte Spitze haben. Und ich schreibe nur mit Lippenstift. Auf Spiegel. Auf Spiegel. Ja. Apropos, wenn man mal dazu sehen möchte, guckt man sich an. The Artist, jetzt im Kino. Die beste Lippenstift auf Spiegelszene, seit es Szenen mit Lippenstift auf Spiegeln gibt. Ja, ich kann den Film nicht genug pushen. Der ist wirklich gut. Sehr für so Hipster. Ja. ja, und dann habe ich Oscars bekommen, Mann. Mal bei graphologie.de geschaut. Das ist die Gesellschaft für Graphologie und die meinen, dass das total gut ist. Und die fangen an mit: jeder Handschrift ist ein Spiegel der Persönlichkeit, einmalig und unverwechselbar. Deshalb schließt die Graphologie oder auch Schriftpsychologie genannt. Und das war interessant, weil bei Wikipedia steht immer, Graphologie ist nicht, und ich wiederhole, nicht Schriftpsychologie, aber die Graphologie-Leute von der größten Gesellschaft sagen, das ist dasselbe. Aber anscheinend ist das Blabla. Bla. Und die Methode der Graphologie bleibt wie jede grundsätzliche Erkenntnis stets aktuell und anwendbar. Und übrigens, Graphologie ist Ausdruckswissenschaft und hat als solche nichts mit Esoterik zu tun, Ausrufezeichen. Aha. Was ist denn Ausdruckswissenschaft? Ich glaube, das ist, wenn man alles ausdruckt. Meinst du nicht? Ja, aber wenn man alles ausdruckt, dann kann man nichts über die Handschrift sagen. Ja. Wie ich hier zum Beispiel. Ich habe das nicht mit der Hand geschrieben, das ist einfach ausgedruckt. Das ist vielleicht für so Internet-Ausdrucker wie dich, Wikipedia ausdrucken. Und dann haben sie geschrieben, wann kommt das zum Einsatz? Und da meinen die hier, das fand ich interessant, sie kommt in Unternehmen oder in Holdinggesellschaften bei der Einstellung neuer Mitarbeiter zum Einsatz, eignet sich aber auch für die Personalentwicklung. Private Auftraggeber wenden sich in der Regel in Partnerschaftsanfragen an den Schriftpsychologen. Und dann war dazu diese Grafik, die ich nicht verstehe. Das ist eine Pyramide. Da ist unten Handschrift drin und ganz oben Handschrift drin. Also, und dann da steht unten bei der Handschrift telefonische Auskunft, graphologische Vorauswahl von Bewerbern. Dann in der mittleren Feld, wo nichts drin steht, steht andere Auswahlverfahren. Biografieorientiert, simulationsorientiert, testorientiert. Und dann oben nochmal das schriftliche Gutachten, um den am besten geeigneten Bewerber auszuwählen. Ja. Was ist denn das für eine komische Pyramide? Verstehe also, ich auch das nicht. Heißt auf jeden Fall, dass Graphologie beim ersten Prozess von jemandem einstellen, das wichtig, also bei dem untersten am wichtigsten ist und am Ende auch nochmal am wichtigsten. Ich glaube, das bedeutet einfach, die Illuminaten und die Freimaurer sind da auch dabei. Also für mich sieht das aus, als müsste hier zum Beispiel ganz unten muss so hin Getreide und so Milchprodukte. Ja. Und ganz oben. Sehr viel Gemüse und Obst. Colorado. Und hier Colorado ganz oben. Colorado und Koala. Und Kitokatsu. Meinst du wirklich, dass sie das einfach von den Kelloggs-Packungen abgeschrieben haben? Ja. Dachten, das sah gut aus. Ja. Das habe ich als Kind beim Essen immer gelesen. Mir fällt gerade auch, man kann aus Kitokatsu auch so einen coolen Beatbox-Sound machen. Das ist fast so gut wie bist du bekifft. Ja. Ja, und ich habe ein schönes Video gefunden, wo eine Katze Beatboxing macht. Aber in Wirklichkeit ist natürlich ein Mensch und sieht nur so aus, als wäre es die Katze. Ach, cool. Ich habe letztens jetzt ein Video gesehen. Jetzt hast du schon gebastelt für mich. Da hüpft ein, ich würde mal sagen, gebastelt. In einen Mülleimer und fällt da rein. Oh, so süß. Ich habe mal gesehen, das war echt unglaublich. Das war so von der Hauswand aus in den Garten rausgefilmt und dann ist so eine kleine Babykatze, die ist auf dem Zaun und dann kommt eine Frau vorbei und sieht die Babykatze und nimmt die einfach hoch und schmeißt sie dann in einen Mülleimer und macht den Deckel wieder drauf und geht einfach weiter. Hier. Das ist wirklich, das habe ich gesehen und es war ganz schlimm. Aber die Frau wurde gefasst. Sie wurde gefasst. Das stand unter dem YouTube-Video. Die Alte wurde gefasst, keine Angst. Ja. Sie kann keine Katzen mehr in Mülltonnen tun. Boah, aber wer macht so ein ganz lustiges sowas? Video, da ist so eine Katze, die spielt Klavier. Ja, kenne ich. Das ist wie so eine Tastenkatze. Oi, oi, oi. Ja, hast du das gehört, Becker? Hier mal fettes Shoutout an Michael aus Lanneberger. Ja, das war sehr lustig. Er hat Becker geremixed, wenn man das so nennen kann. Für besonders breite Auslegungen von Remix. Aber ich schätze mal, er war auch besonders breit, als er das gemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war auf jeden Fall mein Humor. Ich habe das erst 5 Minuten im Hintergrund gehört, dann musste ich irgendwann ganz doll lachen, weil ich doch mal drauf gehört habe und dachte, das hat sich gar nicht verändert. Ja. Das wächst einem ans Herz. Ja, also wenn jemand den Remix hören möchte, der ist dann im Internet. Im Anhang vom Podcast. Vom Podcast. Okay, zurück zur Graphologie, das war ja so viel interessanter. Also es gibt am Ende noch ein paar Tipps zur Graphologie im Job. Da steht, wenn auch Sie aufgefordert sind, Ihre Bewerbung mit handschriftlich verfasstem Lebenslauf zu versehen, sollten Sie in jedem Fall auf die Ordentlichkeit des Schriftstücks achten. Tintenkleckse, durchgestrichene Worte und überkritzelte Passagen, Roger, sind natürlich tabu. Ah, Mist. Für einen guten Stil spricht, wenn Sie das Schreiben mit einem Füllfederhalter verfassen. Ein Kugelschreiber hingegen wird die Vorzüge Ihrer Schrift und auch wahrscheinlich Ihre, wie heißt das Wort nochmal? Was? Das war nochmal das doofe Wort. Welches doofe Wort? Na, ich hab's vergessen, was wie dicke Schrift heißt. Also teigig. Und wahrscheinlich auch ihre Teigigkeit kaputt machen. Ja, ich denke, wenn man teigige Schrift hat, hat man auch einen teigigen Charakter. Und das wird dann das Ergebnis des Schriftstückes negativ beeinflussen, wenn man das mit Kugelschreiber schreibt. Darüber hinaus sollten Sie sich über die möglichen Rückschlüsse, die Experten oder Laien aus ihrer Handschrift ziehen können, nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Experten oder Laien. Ja, die Graphologie ist nicht dafür da, Menschen zu verurteilen. Sie soll nur für diejenigen, die an die Aussagekraft der Schriftpsychologie glauben, eine erste Einschätzung liefern. Wer sich allerdings zu sehr verstellt, hat dabei keine guten Karten. Das ist eine gute Einstellung. Auch, dass die Graphologie nicht unumstritten ist. Sollte es also mit der Bewerbung nicht klappen, bedeutet dies nicht, dass die Rückschlüsse, die über sie gezogen wurden, auch stimmen müssen. Das ist aber eine sehr gute Einschränkung. Ja. Also es ist so, es ist nicht dazu, um Leute auszusortieren, aber es ist dazu da, damit Leute sie daran aussortieren können. Aber wenn sie das machen, dann sind wir nicht schuld, weil es kann auch falsch sein. Ja, und das ist genau. Das klingt sehr gut. Naja, ich denke, ich schreibe jetzt auch nochmal, ich mache ja immer so Open Source Software und so Blog und so. Ich denke, ich werde das alles nochmal handschriftlich neu machen. Ja. Auch hier mal. Mit Füllfederhalter. Ja, ich habe ja so Wörterbücher und sowas geschrieben, da werde ich mal nochmal mit Füller nachschreiben. Ja. Und dann mal gucken. Hoffentlich werde ich dann genommen bei BMW. Du sparst dir ganz viel Arbeit, wenn du das ausdruckst und einfach mit dem Füller so drüber über die Linien ziehst. Nachgehen. Ja. Kann ich auch Comic Sans einfach nehmen. Sieht auch schön aus. Musst du sogar. Okay. Nur dumme Leute benutzen das. Tja. Ja. Die Charité hat das doch. Ne? Was aber jetzt anscheinend im Moment wirklich in ist, ist, dass man Krankheiten anhand der Schriften diagnostizieren kann. Zum Beispiel Parkinson. Ja, genau, das steht aber wirklich immer bei. Wirklich? Man kann zum Beispiel sehr gut erkennen, Parkinson. Da. Auch sehr gut Legasthenie. Auch sehr gut erkennbar ist Blindheit. Lepra und auch wenn zum Beispiel der Anfang der Geschichte und das Ende nicht mehr so richtig stimmt, dann ist das manchmal Alzheimer oder Kafka. Ja. Das ist auch nicht so richtig. Kafkaesk ist das dann. Naja, aber kann anscheinend irgendwie Morbus Wilson ganz gut damit diagnostizieren. Das ergibt ja auch, sowas, das sind natürlich Auswirkungen, wie man. Ich habe eine Produktidee. Ja. Für Hipster. Eine Mischung aus Kaffee und Kakao in Dosen und es heißt Kafka. Und wird verkauft in so Szenekneipen. Was sagst du? Mit Mondwasser. Ohne. Ah, apropos Mondwasser. Ich war gestern in einer Bäckerei hier in Tübingen. Ja. Und dort lag so ein Pamphlet über diese Bäckerei aus. Und in dieser Bäckerei kann man kaufen Vollmondbrot. Das ist Brot, was zu Vollmond gebacken wird. Und das muss man aber vorbestellen vor Vollmondnächten. Ja, sonst kriegt man das nicht. Also das heißt, wir müssen noch so 1,5 Wochen oder 2 Wochen oder so warten wieder. Ist es auch ganz rund? Das ist ganz rund. Und es hat einen vollmondigen Geschmack. Ja, lecker. Kann man auch einfach eine Pizza kaufen. Ja. Und dann haben die ganz viel noch, es waren dann auch ziemlich viele Artikel so bei MDR und deshalb war auch so eine Doku, die habe ich das irgendwie auch beim Durchseppen gesehen, das war total bescheuert. Und da haben sie dann immer, dann wird dann immer beklagt, dass die Graphologie einen so geringen Stellenwert in Deutschland hat, im Gegensatz zur Schweiz. Weil da wird das ganz oft gemacht bei den Auswahlverfahren. Dann müssen wir mal befreundete Schweizer fragen, ob das stimmt. Ja. Das kann ich bestätigen, weil in dem Film Stonk, der ja um die Hitler-Tagebücher geht, machen sie auch so graphologische Tests, ob Hitler wirklich Tagebücher geschrieben hat. Und da testen sie auch in der Schweiz. Ja, aber andererseits, das ist ja auch was anderes. Diese Schriftvergleichung, das ist ja nicht Graphologie, das ist ja auch was so Kriminalanalytiker haben. Sie haben einfach nur, ist das seine Schrift oder wer nicht? Wer hat was geschrieben, ja. Ja, genau. Das ist ja nicht... Das ist so Wissenschaft. Genau, das ist ja, das kann man ja machen. Ja. Na, in der Schweiz kann man ja auch sich selber umbringen mit Gift. Mhm. Da gibt es ja ganz viele Leute, die das machen. Ja. Als Tourismus. Nein. Okay. Ja, und dann steht hier im letzten Abschnitt, was bei MDR war, haben die auch, das haben sie glaube ich auch so ungefähr in dieser bei Doku MDR? Gesagt. Bei MDR im Fernsehen. Okay, was war? Hä? Wo kommt jetzt der MDR her? Ich hab doch gesagt, der war vorhin schon da. Okay, dann habe ich nur nicht aufgepasst. Wo die mal gesagt haben, oh, es gibt keine Graphologie in Deutschland. Da, wer sich für ein graphologisches Gutachten seiner Schrift interessiert, muss je nach Aufwand ca. 110 Euro für eine Analyse bezahlen. Boah. Ist auch nicht wenig, ne? Kann man einfach zumeist bei holen jedoch Bettina.de. Privatleute sondern Unternehmen graphologische Expertisen ein, die dann auch dementsprechend teuer sind. Um Bewerber besser einschätzen zu können, werden handschriftliche Aufzeichnungen der Stellenanwärter eingefordert, um ihnen einen schriftpsychologischen Gutachten damit auszuwerten. Der Markt für solche Gutachten ist in Frankreich, der Schweiz und Belgien beispielsweise wesentlich größer als in Deutschland, wo die Graphologie oder Schriftpsychologie durch die fehlende universitäre Präsenz keinen Rückhalt bei jungen Personalchefs hat. Aha. Also, ne? Kein Rückhalt. Ja, schade. Ich habe gedacht, das würde enden auf ein Schattendasein fristend. Ich traue mich jetzt nicht mehr, dieses Haribo mit Himbeergeschmack zu essen. Hm. Hast du gewusst? Lecker. Haribo ist komplett aus Rinderknochen. Ja. Ende. Ja, naja, das war eigentlich... Vielleicht gibt es noch lustige Graphologie-Seiten, aber ich habe nur so den Anfang angeschaut und dann war schon auch Zeit aufzunehmen. Ja, aber ich fand es eigentlich... Graphologie ist halt so... Ist auf jeden Fall ein Trend. Das ist halt komisch, weil das ist so offensichtlicher Schwachsinn. Und wenn man jetzt irgendwelchen Leuten was anderes sagen würde, womit man sie jetzt beurteilt, wenn man sagen würde, wir schauen uns jetzt Fotos an und sagen dann, ob die gut geeignet sind oder nicht, dann wird man das auch nicht machen. Aber bei Handschrift ist es irgendwie plötzlich okay. Ja, und die haben auch immer ein bisschen komische Argumente, weil es gibt ja einigermaßen viele Studien dazu und da wird dann immer gesagt, ja... Die Rate, wenn man was rät, wenn man diese quasi Quote, wenn das geraten ist, was Leute ausmacht, dann stimmt das ungefähr so damit gleich überein. Und die Trefferquote ist jetzt nicht höher oder niedriger. Und dann sagen die aber, ja, aber die Handschrift ist so ein wichtiger Ausdruckspunkt, dass Menschen sagen dann, die Graphologie, die Leute, wenn man mit der Hand schreibt oder mit dem Fuß oder mit dem Mund, die haben trotzdem die gleichen Ausprägungen beim selben Menschen. Aber ja klar, das kommt ja aus dem selben Kopf. Also natürlich, das ist doch sinnvoll, dass sich das gleich ausprägt. Ja, vor allem ist es so, man hatte dieselben Formen, wer schreibt denn überhaupt noch? Also ja, vor allem ich weiß nur, dass ich im Jahr ungefähr eine Seite insgesamt vollschreibe per Hand. Und die Bewerbung bei Bosch mundgeschrieben, oder? Ja. Also ich weiß, wenn ich mich bewerben würde und dann wird kommen, bitte machen Sie noch einen Test für Ihre Handschrift, dann würde ich sofort sagen, dann nicht. Ja, ist doch bescheuert. Das ist genau wie bei den Blutgruppen. Wenn sie dich fragen, welche Blutgruppe hast du, dann sagst du einfach immer. Oh. Dann sagst du einfach immer, Rhesus. Oh. Geht sie gar nichts an. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, kommt auf jeden Fall. Einer der ersten Treffer war bei Brigitte.de und einer der zweiten Treffer war einer der zweiten. Für Artikel über Graphologie. Da müssen wir auch mal eine Folge machen. So populärwissenschaftlicher Schund, worauf die Frauen abfahren. Hm. Na, Becker. Ja, wir fahren gerne auf populärwissenschaftlichen Schund ab. Ja. Ja, GoFeminin, das beste Forum. Ja, es war im richtigen GoFeminin. Ach so, nicht im Forum. Ein echter Qualitätsartikel von go-feminin.de. Ja. Meine Startseite. Für weibliche Go-Spieler. Ja, bei mir ist das Stay Feminin. Stay Feminin. Ja. Warum gibt es nicht Go-Maskulin? Aber da müssen wir jedes Mal drunter leiden. Ja. Mach doch einfach das... Selber. Ich kann sowas nicht, eine Webseite machen. Hm. Ja. Tja, dann. Vielleicht kann man so bei 1 und 1 oder so, gibt es doch so Homepage-Klicker oder ja, so. Kann man sich das mit einem Homepage-Kit zusammenklicken oder bei Go Neo. Stimmt, Go Neo. Die heißen so lustig. Oder Go Daddy. Ich muss immer an Go Leo denken, wenn ich Go Neo höre. Ja. Und das beste Maskottchen. Ach ja, das ist der ohne Hose. Das ist, ja, genau. Genau, das weiß, kennt jeder als der ohne Hose. Der ohne Hose mit dem sprechenden Ball. Ja, stimmt. Ja. Wie hieß der Ball nochmal? Pille. Bali? Lässt die Hose weg und lässt die Pille sprechen. What? So, Geschichte. Geschichte. Geschichte. Gibt es denn keinen Traum? Gibt's den zweiten Teil oder noch einen Traum davor? Nein, kein Traum. Heute gibt es erstmal eine Toilette. Erstmal eine Toilette. Let's go. Okay, wir sind zurück aus der Pipi-Pause. Ja. Und Brötchenpause. Und Brötchenpause. Und Koala-Pause. Oh, Kuchenmeister macht die leckeresten Kekse. Koala-Kakao. Cool. Koalas in der Schule. Zum Beispiel mit Kathi Kästchen. Georg Gamer, Vera Valentine, Bernd Blödsinn, Nils Bella Nerd. Bolzplatz und Peter Primus. Nils Nerd gibt's auch noch. Aber es war noch einer, der keine Alliteration war. Oder? Ja, oben drauf. Obendrauf gibt es noch Lehrer Hampel. Lehrer Lempel. Jesus. Ja. Ja. Jesus. Let's do. Also, was bisher geschah? Wir machen alles? Nee. Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich habe die Geschichte nicht gelesen. Okay. Sollen wir ein was bisher geschah machen? Wir sollen jetzt aus dem Kopf ein was bisher geschah machen, weil ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Doch. Ich weiß noch, was passiert ist. Ja, dann muss Becker sagen. Was? Ich glaube, am Anfang wollte Ali, hat rausgefunden, wo Alpha Lemuria ist. Ja. Ist Ali ein Mann oder eine Frau? Das ist die große die Frage. Zeit, ich würde sagen, eine Frau. Eindeutig. Es war erst ein Mann, dann war er eine Frau. Nein, Ali war immer eine Frau. Okay, Ali ging dann mit dem Kamel. Aber Akbar, das Kamel, Akbar, war ein Mann. Ganz schnell nach Alpha Lemuria. Und dem Freund der Freundin des Kamels. Genau, dann sind die in den Büschen verschwunden und haben Sexgeräusche gemacht. Ja. Genau. Und dann kamen dann kam die Königin von dem Planeten und mit ihren Dienerinnen, jungfräulichen Dienerinnen, deren Hinterteil kontempliert wurde. Stimmt, das habe ich vergessen. Und dann kam eine komische Sache mit Fritz Perfekt. Ja. Oder hieß er Ford Perfekt oder Fritz? Fritz Perfekt, manchmal Fritz Perfekt. Ja. Und Luca aus aus Andalusien. Ja, der andalusische Gärtner. Ja. Der ein bisschen, oh Gott, der wieso wisst ihr das alles noch? Eine Mischung, ja, das sah aus wie eine Mischung aus Andy Garcia und noch jemand. Danny Kravitz. Und ich weiß Kravitz? Nicht. Nee. Und Christopher Lee, nein. Weiß ich nicht mehr. Aber hatte ein Rasenmäher oder brauchte ein Rasenmäher für Melonenernte? Ja, ja. Für die Melonenernte in Andalusien. Weil Sergio Ramos von der spanischen Fußballnationalmannschaft nach der Europameisterschaft immer sofort Melonen will. Genau. Man sieht schon unsere verschiedenen Interessen. Ja. Und ich weiß noch, dass auch wieder die Blumeninsel Madeira vorkam. Ah, stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, genau. Was zusammen. Und es war doch irgendwie, die wollten halt nach Alpha Lemuria, mussten aber da zuerst mal irgendwie zu so nach Madeira oder sowas fliegen. Oder der Flug nach L.A. Und die mussten aber zwischendurch abspringen oder so. Ja. Ja, stimmt. Und dann wurden die doch noch alle auf einen Berg gespült irgendwann, oder nicht? Ja, das war ganz am Ende. Das war auch mit einem Schlauchboot. Dann kam das Schlauchboot. Genau. Auf den Berg gespült wurden sie, weil die Reise schief gelaufen ist. Genau, und der Roboter. Der Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ach, und da war doch dann der Roboter. Und der Roboter hat doch irgendwie an Gott geglaubt oder irgendwie sowas. Der wurde resettet und dann hat er die gesamte Evolution nochmal nachgespielt in seinem Traum. Und dann ganz am Ende waren der andalusische Gärtner und Ali auf einem Schlauchboot. Ja, ja, und sie hat sich immer an ihn rangemacht. Genau, und sie hat dann gesagt, das ist jetzt die fünfte Stufe der, was war das? Des sich nahe kommens oder sowas. Ja, irgendwas war da. Auf jeden Fall, sie wollte und er nicht so richtig. Und er musste halt zur Melonenernte. Ja, genau. Und er hat eine scharfe Rechtskurve gemacht, dann ist ihm noch so in den Arm gefallen, oder nicht? Ja. Also, weil das Gaspedal ganz durchgedreht hat. Und ja, hier treffen wir unsere Helden wieder. Ja, und sie ist am Schluss zur Vega geflogen. Ah ja, stimmt. Alleine, ohne den andalusischen Garten. Ja, lecker. Weil die sich doch, die mussten sich dann noch irgendwie so noch 30 Jahre nicht mehr sehen, um die fünfte Stufe zu vollenden oder so. Ja. Das fiel doch mal irgendwie. Ja. Und hier setzt die Geschichte an. Das ist doch echt bescheuert. Es ist traurig, dass wir noch so viel zusammengekommen haben. Das ist ein Armutszeugnis, das wir uns jetzt hier ausstellen dürfen. Ja. Note 1. Jetzt wissen ja zum Glück die Hörer wieder, was passiert ist. Ja. Jetzt kann wieder die eine Hälfte der Hörer schreiben, die Geschichte ist aber lustig, und die andere Hälfte schreibt, das ist ganz langweilig mit der Geschichte. Ja. Das ist uns aber egal. Ja. Die können einfach ausschalten. Außer nicht, weil danach kommt noch was ganz Lustiges. Tease, tease. Das Beste kommt danach. Das Beste zum Schluss. Das Lustigste, was ihr je gehört habt. Wie immer in eurem Leben. Ja. Nichts bewegt sich schneller als Licht. Außer solchen blöden Nachrichten wie Ali voller Zorn auf dem Weg zur Vega. Luke sitzt. Ach, Luke, Luke nicht Luca. Wer ist Luke? Ja, der andalusische Gärtner. Ah, okay. Luke sitzt mit Schlauchboot auf dem Trockenen. Das sind Nachrichten, die ihren eigenen besonderen Gesetzen gehorchen. Denn die Spatzen pfiffen es inzwischen von sämtlichen Apfelbäumen des Planeten Alpha Lemuria. Ich habe vergessen, dass der Schreibstil so schön war. Ja. Also anstatt Dächer setzt man irgendwas anderes ein. Naja, ich muss in meinem Leben schon Blödsinnigeres getan haben, weiß aber leider nicht wann, überlegt Luke. Wie um alles in der Welt soll ich mit einem Schlauchboot über die Hügel und Wiesen dieses Planeten fahren? No panic, rief Fritz perfekt aus. Ach, der alte Fritz. Ich hoffe, dass es mal verfilmt wird und dass einer gecastet wird, der muss im Casting nur sagen, no panic. Und blickte dabei nervös auf die Uhr. Los, Guys, wir müssen sie suchen, meine Geduld ist zu Ende. Er sattelte Akbar und ritt los. No panic, riefen die Guys. Die Guys. Sie schnappten ihre Handtücher und ritten Fritz perfekt in schnellem Galopp hinterher. Auf einmal war da wieder ein grauenhafter Krach, alle blickten zum Horizont. Es war Luke und ein Fremder, die sich in Höchstgeschwindigkeit mit einem Allzweckfahrzeug näherten. Da musst du eigentlich auch wieder Lücken machen in dem Text, weil die Leute so bescheuert. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihre Handtücher schnappen, um wegzureiten, und ich wusste auch nicht, ob das mit einem Allzweck war. Das ist so immer so ganz dumme Hints auf Douglas Adams, so No Panic, Handtücher, Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ja. Hallo, du musst immer wissen, wo dein Handtuch ist. Hä? Ja, ich hab den Scheiß nicht gelesen, ehrlich gesagt. Den Scheiß. Ich lese lieber das. Also das ist ja vorlesen. Ja. Von meinem Hörbuchtipp. Das Fahrzeug stoppte ganz knapp vor Akbar und es folgte eine grauenhafte Stille. Luke rief zu Fritz perfekt rüber. No panic, das ist. Punkt, Punkt, Punkt. Was kommt da rein? Normal. Das ist. Igel. Nein. Das ist, ja. Das ist. Normal. Das ist groovy. Schade. Er war auf einmal da mit seinem Punkt, Punkt, Punkt. Melone. Nein, Rasenmäher. Schlauchboot. Allzweckboot-Dings da. Es ist ja wie bei Neuen Live. Der Stirnlappen-Basilisk. Es wird noch döber, denn ich habe nicht begriffen, dass Groovy mit Absicht groß geschrieben war. Ich komme mit euch, sagte Groovy. Ich kann sehr gute Pancakes machen. Ist Groovy auch einer der Guys, oder? Ich glaube, Groovy ist vielleicht separat von den Guys. Wo ist Ali, wollte ihr Ehemann wissen. Ja, Fritz Perfekt ist verheiratet mit Ali, das müssen wir noch sagen. Stimmt. Ja. Sie ist mit ihrem Rasenmäher auf und davon in Richtung Vega. No panic, murmelte Fritz Perfekt vor sich hin, um sich und auch den verlassenen Ehemann zu beruhigen. Hä? Aber er ist doch der Ehemann. Ja, aber, um sich und auch ihn sich selbst als den verlassenen Ehemann zu bekommen. Aber ihr Ehemann impliziert, der Ehemann ist eine Frau? Nein. Nein, Fritz Perfect murmelt das vor sich. Ja, ich weiß nicht so recht, wer jetzt der Ehemann ist. Ich dachte Fritz Perfekt. Das ich ist dachte auch. Lustige Suche nach dem Subjekt. Vielleicht ist oder Fritz Objekt. Perfekt und Fritz Perfekt. Vielleicht sind es wieder zwei verschiedene. Einer davon ist Alis Ehemann. Ja. Ich weiß es nicht. Wir starten zur Erde, rief er und ritt mit Akbar zur High Heels. Stimmt. Die anderen Guys hinterher und Luke mit Groovy und dem humanoiden Roboter nahmen das Allzweckfahrzeug, welches sie in Sekundenschnelle auf einem Luftkissen schwebend zum Raumschiff brachte. Ich freue mich, dass sie durch mich hindurchgehen, begrüßte sie die Tür der High Heels. Wenn du noch einmal solche Scheinheiligkeiten sagst, mach ich dich kalt, schrie Winston der Roboter die Tür an. Monatelang hast du mich damit gequält, aber ich bin jetzt transformiert. Hast du das kapiert? Werde du erstmal authentisch. Ich weiß, was da helfen könnte. Du verdammte Tür, was fällt dir eigentlich ein? Ja. Fritz Perfect setzte sich an die Schaltpulte und drückte vorsichtshalber alle Knöpfe. Der Roboter berechnete den Unwahrscheinlichkeitsdrive aus und knarrend setzte sich die High Heels in Bewegung. Knarrend. Ja. Auf Lemuria hörte man einen grauenhaften Krach, gefolgt von einer grauenhaften Stille, die auch nur eine halbe Sekunde andauert. Gott sei Dank, rief die heilige Mutter aus, die bin ich erstmal los. Groovy machte sich in der Bordküche zu schaffen und servierte allen Pancakes mit Ahornsirup. Die Guys stürzten sich auf die Pancakes, nur Luke hatte wenig Appetit und dachte an Ali. Ist Luke vielleicht der Nein, der war ursprünglich jedenfalls nicht der Ehemann. Doch, ich glaube, der war. Wie konnte sie ihn nur so ärgern? Er rührte kaum die Pancakes an und blickte ins Leere. Er blickte hinaus in die Leere des Weltraums. Ich bestehe, dass ihr mich hinter dem Schafstall rauslässt, wendete er sich an Fritz Perfect. In seinem gebrochenen, analysischen Gott. Einmal nicht aufgepasst beim Schreiben. Ich bestehe. Dass ihr mich. Ja klar, no panic. Ich weiß, wer es gesagt hat. Ich auch, aber weiß Fritz Perfect auch, dass die Pancakes in Wirklichkeit Panic kennen. Oh, snap. No panic, du sollst deine Melonen ernten können. Ich will ins Kadok, meinte Kadok. wo wir schon mal in die Gegend kommen. War Kadok derjenige, der nach der Bar benannt wurde, die auch Kadok hieß und das kann sein. Auf Madeira war? Ja, so ein Außerirdischer, ne? Das sind die besten Bars auf Madeira, oder wie war das? Ja. Machte Fritz Perfect. Erst kommt Alis Ehemann dran. Hier! Was ist jetzt los? Also ist es doch Luke. Die Geschichte ja. Ein wahnsinnig machen. Wie sieht es denn so aus, fragte Fritz Perfect Winston. Der Roboter überlegte für eine Mikrosekunde. Wir reisen jetzt mit einer Geschwindigkeit von 3 hoch 36 zu 1 fallend und stellen die Normalität augenblicklich wieder her, sobald wir wissen, was eigentlich normal ist. No panic, antwortete Fritz Perfect. Er fühlte sich glücklich darüber, dass endlich einmal alles nach Plan verlief. Luke wurde durch ein lautes Krachen aufgeweckt und rieb sich verschlafen die Augen. Ich sollte heute nicht vorlesen, deshalb lese ich weiter. Dann rappelte er sich langsam hoch und ging zur Kommandozentrale. Hände hoch, hörte er Groovy schreien, der wie wild vor Fritz Perfect mit einer bösartigen Kill-and-Die-Instamatic herumfuchtelte. Also ist Groovy ein Mann? Ja, obviously. Ist vielleicht der Ehemann von Ali. Wer weiß. Also ich habe mir jetzt immer die ganze Zeit in meinem Kopf war das Heather Graham aus irgendeinem Grund. Die ganze Zeit seit einer Seite. Warum hast du eben so einen Krach gemacht, fragte ihn Fritz Perfect gelassen. Weil ich Alis Ehemann gerade mit dem Photonen-Luftboot in Richtung Erde verfrachtet habe und er aber nicht wollte, grinste Groovy. Also ist Groovy doch nicht Alis Ehemann. Ich habe es auch nicht immer gerade leicht, verstehst du mich? Nein. Fritz Perfect nickte verständnislos. Oh. Endlich reagiert mal jemand normal. Get your adverbs together. Oh Gott. Du meinst das vorsintflutliche Schlauchboot, das wie ein vorsintflutlicher Rasenmäher aussieht? Oder wie eine vorsintflutliche Bohnenmaschine? Fritz Perfect schien nachzudenken. Warum soll ich die Hände hochhalten? Fragte er, immer noch verständnislos. No panic. Das ist ein Nervste, dass er so ja. No panic sagt. Weil sich das auf der Erde so gehört, wenn man einen Überfall macht. Groovy wendete sich zu den anderen um. Los, Hände hoch! Und zwar ein bisschen plötzlich. Dann sah er Fritz Perfect erneut an. Seine Augen funkelten und Fritz Perfects Augen auch. Das ist wie ein modernes Photonen-Lichtgleitschiff der Superklasse UZY Spider Glove and Glove. Was heißt das denn? Ich lese ja einfach vor und ich habe keine Ahnung, was passiert. Korrigierte Groovy, Fritz Perfect. Und schimpfte ihn einen altertümlichen Ignoranten. Was war das? Wie heißt das denn? Das Schlauchboot war in Wirklichkeit ein Photonengleitboot. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Okay. Ich lese Wort für Wort. Ein Wort nach dem anderen. Das ist das Einzige, wie man hier durchkommt. Ja. Triumphierend blickte er in die Runde. Ich handle im Auftrag von Ali und soll euch mit der High Heels auf schnellstem Weg zur Vega bringen. Da Ali dort eine Melonenplantage haben will und Luke, der andalusische Gärtner, soll dies auf der Vega in Angriff nehmen. Ich will da nicht hin, schrie Kadok. Ich will doch in die Kadok. Worauf er rhythmisch seine Hüften schwang, indessen er mit hoch erhobenen Armen zu singen begann. Night Rain, Love, Peace on Earth from Soul, from Body and from Our Hearts. That's we deserve. Yeah, yeah, yeah. Oh, my baby, yeah. Yeah, yeah, yeah. Also, das ist an irgendjemanden. Ja. No, no, no, no. No, no, no. Lugestrom. Ja. Ja. That's we deserve. Yes. No panic. That's perfect. Sag das noch einmal. Okay, wenn das nächste Mal sagt, hören wir diese Geschichte auf. Ich muss morgen Punkt 6 Uhr auf meiner Melonenplantage in Malaga sein. Luke wurde sichtlich nervös. Dieser Ali bereitet mir ganz schöne Schwierigkeiten, dachte er, und hatte dabei so eine leise Ahnung, was danach folgen könnte. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum ich auf Alpha Lemuria plötzlich aus dem Nichts auftauchte? Er kicherte. Los, Guys, wir nehmen Kurs auf die Vega. Wo sind wir eigentlich, wollte Fritz Perfect wissen. Winston, der Bordcomputer, begann zu rechnen und zu rattern und zu rechnen und nochmals zu rattern. Worauf Fritz Perfect ungeduldig zur Bordluke ging, den Blumentopf zur Seite stellte und die Gardine wegzog. Noch mit erhobenen Händen. Ja, das war Kadok. Nee, Kadok hat auch den Überfall gemacht, oder? Nee, Kadok das hat war nicht, Groovy. Groovy hat den Überfall ja, gemacht. Ja, Kadok will immer nur zu Kadok. Das ist sein einziger Wunsch. Yeah, yeah, draußen schwirrte gerade der Neptun vorbei. Wir sind beim Neptun. Winston, wir nehmen Kurs auf die Vega. Worauf Kaspersky, der noch nie ein Wort bisher geredet hat. Who's the king? Kaspersky. Worauf Kaspersky, der noch nie ein Wort bisher geredet hatte, begeistert ausrief, zur Vega, ja. Das ist gut, dass er für diesen Satz in diese Geschichte eingreift. Ich glaube, dass diese Verfilmung auch total großartig sein muss, weil im Gegensatz zum Buch, wo man das nicht merkt, wenn Leute nicht da sind, bis sie reden, müssen die dann die ganze Zeit alle da rumstehen in diesem Raumschiff und man fragt sich als Zuschauer die ganze Zeit, wer ist das eigentlich? Und dann irgendwann kommt Kaspersky und sagt das dann. Ja. Er nahm einen kleinen Notizblock aus der Overall-Tasche und blätterte mit zitternden Händen in den Seiten. Auf der Vega steht doch der Zentralcomputer Aristoplatules. Nein, Aristoplatotes. Ich bin nämlich Philosoph und habe da noch offene Fragen mit ihm zu erörtern. Oh, arme Becker, die Douglas Adams gelesen hat. Aber wirklich, das ist ganz schlimm. Ja, ihr könnt die Hände runternehmen. Groovy, sichtlich zufrieden, pflanzte sich in einen Sessel der Kommandozentrale. Was war denn Groovys Plan? Ich weiß es nicht. Aber Groovy ist jetzt zufrieden. Aber ich mag das, wenn einfach so zwischendurch sich die Illusion eines Plots entwickelt und es wieder zerstört, dass die Leute, die den Plot machen oder die irgendwelche Motivationen haben, sich dann irgendwann entscheiden, es reicht. Ich setze mich jetzt wieder hin. Ja. Genug das Schiff gekapert. Ja. Habt ihr euch nicht gewundert, dass ich plötzlich aufgetaucht bin? Diese doofen Airjacker. Das passiert dauernd. Spicejacker. Der Hauptunterschied zwischen dem, was möglicherweise zu machen ist und dem, was unmöglich zu machen ist, besteht darin, dass sich bei allem, was unmöglich zu machen ist, falls es doch zu machen ist, normalerweise herausstellt, dass es unmöglich geändert werden kann. Fritz Perfekt holte sein Sub-Target Sense-O-Matic aus seiner Hosentasche und schaltete es ein. Wie immer gab das Sub-Target Sense-O-Matic seltsame Knattergeräusche von sich, aber die Guys kannten das. Das ist ja gut. In genau 2 Minuten und 33 Sekunden landen wir auf dem Uranus. Und in genau 3 Minuten und 38 Sekunden landen dort ein Raumschiff, welches zur Vega weiterfliegt. Fritz Perfekt kicherte. Du hast genau 1 Minute und 5 Sekunden Zeit, die angenehm kühle Luft des Uranus einzuatmen, Bürschchen, denn dort werde ich dich rausschmeißen. Ich wollte doch zur Vega, rief Kaspersky enttäuscht aus. Wieso redest du sonst nie, wollte Luke wissen. Berechtigte Frage. Durchaus. Ich bin zu großer Weisheit gelangt und verschwende meine Worte nicht mehr, antwortete Kaspersky kühl. Aber deswegen hat er auch vorhin gesagt, zu Vega, ja. Weil das wichtig war. Ich bin nämlich Philosoph. Ja. Was ist denn mit Ali und der Vega? Ja, und wo sind eigentlich Alis Kamele? Luke stand missgelaunt vor Fritz Perfekt und meinte bald durchzudrehen. Missgelaunt. Gerade als er nimmt. Ich habe auch mal schlechte Laune, weil ich nicht weiß, wo Alis Kamele sind. Gerade als er nämlich begann, sich mit der Situation anzufreunden, die Vega zu besuchen und Ali doch nochmals kurz zu sehen, kommt dieser Fritz Perfekt und bläst alles ab. Die habe ich im Fitnessraum untergebracht, wo sie sich auf den Laufbändern in Form bringen. Ach so. Die Kamele? Ja. In Form bringen? Yep. Für was? Sex. Ja, sie hätten einfach nur ruhig sein müssen und gucken, von wo das Kamelgestöhne herkommt, dann wissen sie, wo die sind. Die können doch nicht anders. Blöck, blöck. Sie sind halt wie Tiere, wie Tiere. Dazu Musik aus dem Maghreb mit Cheb Nami und Rashid Taha. Oh. Cool. Das ist ja auch seinerseits... das ist meine Lieblingsmucke. Ein Sohn von Ravi Shankar. Macht auch so Zittermusik. Ich handle im Auftrag von Ali. Groovy war ein wenig blass geworden, aber das konnte auch an dem bleichen Licht des sich nähernden Planeten Uranus liegen. Ich sah Luke und Alis Kamele und ich handle im Auftrag von Alis Ehemann. Die Syrakusa ist zwar auch schon einige Jahre durchs All unterwegs und die Armanonen sind nicht gerade friedlich, aber ich nehme mal an, sie werden dich mitnehmen. Das hast du dir selbst eingebrockt. Fritz Perfekt sah zu Winston, dem Roboter, der seit einigen Tagen eigentlich gar nichts mehr verstand. Winston war inzwischen sowas ähnliches wie erleuchtet und redete seither meist wirres Zeug, auf das einfach niemand mehr hörte. Ja, sonst niemand in der Geschichte. Ja, nur starten und landen sowie den Unwahrscheinlichkeitsdrive ausrechnen, das hatte er intus und funktionierte noch einwandfrei. Macht die Landung klar, Winston. Gerne. Ich liebe auch diese uranischen Ausstrahlungen des neuen Wassermann-Zeitalters. Das alte Wassermann-Zeitalter war ja genau vor 25.347 Jahren. Winston plapperte aufgeregt und klapperte mit den Synapsen, dass es nur so schepperte. Dann landete die High Heel schließlich weich wie ein Baby auf dem Uranus. Aber nichts. Gleich wie ein Babypopo auf dem Uranus. Ja. Aber nicht. Ein Baby ohne Knochen. Aber ihr werdet es nicht glauben, nichts tat sich. Würdest du so freundlich sein und die Ausstiegsluke öffnen, Winston, sagte Fritz Perfekt in ruhigem Ton. Nicht eher, als bis ich verstanden habe, warum wir hier überhaupt landen. Ja, das würde ich auch gern wissen, antwortete der Roboter und schaltete vorsorglich einige seiner Synapsen aus. Oh shit, murmelte Fritz Perfekt und sah nervös auf die Uhr. No panic. Tschüss. Oh Gott. Das war gut, dass du gemeint hast, bis zum nächsten No Panic und dann hat das ganz lange gedauert. Ja. Ich mach aber ein bisschen weiter. Okay. Alle riefen durcheinander und Groovy schrie und kniete vor Winston. Ich will nicht zum Uranus und auch nicht auf die alte Syrakusa. Auf der Syrakusa soll es sogar Kakerlaken geben, so alt ist die. Wenn du nicht sofort die Ausstiegsluke öffnest, werde ich deinen Hauptdatenspeicher umprogrammieren und zwar mit der Axt. Hast du das verstanden? Ich zähle jetzt bis 10. Winston schreckte zusammen und schien nachzudenken. 1, 2, 3. Fritz Perfekt zählte ganz gelassen weiter. Schließlich sagte Winston friedlich, ich sehe ein, wir müssen an unserer Beziehung noch ziemlich arbeiten müssen. Und die Luke ging auf. Vielleicht ging auch Luke auf, ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass Sie durch meine Tür hindurchgehen werden, sagte die Tür in ihrer gewohnt freundlichen Art. Ich finde es gut, dass Fritz Perfect bis 10 zählen will und bei 3 lenkt Winston schon ein. Na, aber er hat ja noch weitergezählt, weil die haben dann nicht mehr gezeigt, dass. Ach so. Ah, das. Vielleicht schade für den Spannungsbogen. Ja, aber ich habe mir so vorgestellt, das war trotzdem okay. Spannend für mich. Ach, gut, schon ein bisschen für mich war es entspannt. Ja. Halt die Klappe, sonst programmiere ich dich auch mit der Axt um. Winstons Lampen leuchteten allesamt gefährlich rot auf und blinkten unaufhörlich. Das ist echt, man merkt ganz klar, wie diese Hierarchiestruktur ist auf diesem Schiff. Fritz Perfect ist oben und dann der Winston, der tritt gleich nach unten weiter. Ja. Der buckelt zwar bei dem. Aber dann macht er auch so, ich hau dich auch mit der Axt um. Ja. Das ist ein peinlicher Charakter. Arschloch. Ja, ich hasse den. Groovy sah vorsichtig in die Runde. Wir sollten Alis Kamele befragen, meinte er und versuchte seiner Stimme einen festen Tonfall zu verleihen. Denke ich auch. Natürlich will Akbar zu Ali auf die Vega, meldete sich Kaspersky kühl. Ja, das hat Alis zum Glück kein Wort verschwendet. Alis Kamele? Die Geist sahen sich unentschlossen an. In diesem Augenblick drang ein grauenhafter Krach durch die Einstiegsluke der High Heels, gefolgt von einer grauenhaften Stille. Ihr merkt das wiederkehrende Muster. Das ist auf jeden Fall ein Textbaustein bei Word. Ja. Die Syrakusa, riefen die Geist einhellig. Ich freue mich, dass sie durch mich hindurchgehen, sagte die Tür in ihrem gewohnt freundlichen Ton zu zwei Gestalten in Raumanzügen, die in diesem Augenblick hereinkamen und salutierten. Hi, ich bin Rasmunditi, der Kommandant der Syrakusa. Rasmunditi sah, abgesehen von seinen überdimensional großen Ohren und seiner winzigen Nase, sonst völlig normal aus. Wo ist der versprochene Passagier? Rasmunditi kam auf Fritz Perfect zu, blieb gefährlich nahe vor ihm stehen und funkelte ihn dabei gefährlich an. No panic, Fritz Perfect schnaubte. No panic. Hier gibt's nichts zu holen, außer ein paar verrückten und vier völlig überfetteten Kamelen. Vier? Aber ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe für dich was besonders spezial. Der Alpha Lemuria Planet war tausende von Jahren kamoufliert. Dank Ali und ihren Kamelen sowie ihrem Ehemann haben wir Alpha Lemuria ausfindig gemacht und besucht. Fritz Perfect machte eine genüssliche Pause und schnalzte mit der Zunge. Rasmundos Ohren wackelten vor Aufregung. Der kam noch nicht vor, oder? Das ist doch der mit dem kleinen Nase, oder? Ja, nee, das war Rasmunditi. Ach so. Vielleicht, nee. Du brauchst nur den Unwahrscheinlichkeitsdrive einzuschalten und die Koordinaten für Alpha Lemuria eingeben. Ein wenig kriminelles Energiematerial wird Alpha Lemuria neu aufmischen, dachte Fritz Perfect beglückt. Ich weiß überhaupt nicht, was. Wie kann man denn sowas schreiben? Die müssen doch selbst irgendeine Ahnung haben, was die da schreiben. Ich glaube, das ist eher wie so ein Helge Schneider-Roman. Nee. Dass das einfach irgendwas passiert. Ganz egal. Ja, vielleicht. Rasmundo salutierte, machte kehrt und verschwand zur Ladeluke hinaus, gefolgt vom üblichen grauenhaften Krach der startenden Syrakusa. Wiederum gefolgt von einer grauenhaften Pong-Pong-Pong. Du hast recht, Bäcker. Du bekommst eine Buttermilch. Nein. Winston? Fritz Perfect schien sichtlich zufrieden. Wir starten zur Wege, ob es Luke gefällt oder nicht. Und jetzt gibt's eine Runde Pancakes. Rief Groovy erfreut aus, währenddessen die High Heels sich in die Tiefen des Weltalls hineinbewegte. Luke war seit Tagen schlecht gelaunt und drückte lustlos auf den Knöpfen des Saftomatic-Automaten herum. Saftomatic. Wer die Wahl hat, hat die Qual, dachte er grimmig. Aber ich habe nicht einmal die Wahl. Steht auf allen Knöpfen nur Wassermelone oder nee, was? Steht auf Saftomatic. Ich werde einfach zur Bertha Vega gedüst, direkt in Alis Arme. Luke drückte auf Karotte mit Apfel und entnahm die Plastikflasche aus dem Serverdesk. Ich lasse mich auf keinen Kuhhandel ein, rief er erbost. Alle Geist blickten ihn perplex und dann fragend an. Oh. Das ist schön absurd. Ja. Zu viele Emotionen. Ja. Willkommen zum Adverb-Podcast. Aber dann meinte Fritz Perfect, der als Ehester verstand, was Luke damit meinte. Als Ehester. Oh. Melonenhandel, Freundchen. Du sollst Melonen auf der Wege anbauen. Keine Rinderzucht. Luke trank lustlos einige Schlucke von seinem Saft und stellte sich direkt vor Fritz Perfect auf. Ich will Ali nicht treffen, ich bin verheiratet. Ach so, Fritz Perfects Gesicht überzog ein breites Grinsen. Vielleicht sind wirklich Fritz Perfect und Fritz Perfect zwei unterschiedliche und der eine ist Alis Ehemann. Der eine ist halt, der eine ist total über jeden Zweifel erhaben und der andere ist in der Vergangenheit. Ja. Ja. Auf der Vega herrschen unsere Hörer könnten vielleicht Vorschläge, wer Alis Ehemann sein könnte, einsenden. An adverb@humoralpathologie.de. Auf bitte eine Emotion, die sie während des Nachdenkens empfinden, ja, uns auch schicken. Perplex ist natürlich schon vergeben. Ja. Auf der Vega herrschen völlig andere Moralvorstellungen, mischte sich Winston ein und begann ein wenig pathetisch zu werden, was sich darin äußerte, dass seine Lampen abwechselnd an- und ausgingen. So pathetisch. Das ist auch sehr pathetisch, die Aussage auch schon. Ja, ich begann ein wenig pathetisch zu werden. Wo und wie treffe ich moralische Entscheidungen? Und wie sieht das Ganze aus von einem Standpunkt, der außerhalb des biologischen Lebens ist? Wenn dann Leben und Tod nur zwei Wegstreckenmarkierungen sind? Er seufzte schwer und antwortete mir bloß nicht, denn ich bin 100.000-mal intelligenter als ihr alle hier zusammen und weiß auch nicht alle Antworten. Okay. Ah, ich lasse es mal so. Nicht alle Antworten. Ja. Ach so, okay. Fritz Perfect erklärte geduldig, das ist wegen dem enormen Frauenüberschuss auf der Vega. Ach, das wird schon gut. Ja, für die Entwicklung der Einwohner des Universums ist es besser, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen. Deshalb wurden die moralischen Gesetze erlassen und diese sind Kräfte, die auf sie zurückwirken. So ist die Moral auf der Vega aber eine völlig andere. Es ist dort eine heilige Pflicht, mindestens vier Frauen zu heiraten. Ihr Erdlinge macht euch immer so viele Gedanken. Er lachte laut auf. Die Erde ist 61 Lichtjahre entfernt und du denkst an sowas. Was? Was? Groovys Augen hatten auf einmal einen übernatürlichen Glanz. Ich darf auf der Vega vier Weiber? Du darfst nicht, du sollst. Das ändert die Situation gewaltig. Wie? Weil sie alle extrem sind die Frauen nicht so schön wie auf der Erde? Mindestens genauso schön, wenn nicht noch schöner. Aber bedenke, es ist mehr oder weniger Pflicht. Winston zeige den Geist mal ein paar Fotos von den Vega-Girls. Winston machte sich geschäftig zu schaffen und blätterte bald ein paar Vega-Girls hervor. Woher? Aus dem Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ach so. Ja. Wir werden außerdem bald dort eintreffen. Komm, Luke. Fritz Perfect klopfte ihm ermunternd auf die Schulter und zwinkerte Groovy dann zu. Dann wendete er sich erneut zu Winston. Winston, sag uns unsere genaue Position. Aber mit größtem Vergnügen, zwitscherte der Roboter fröhlich. Wir befinden uns im Augenblick in einer Höhe von 430 Meilen in der Umlaufbahn von der wunderschönen Beta Vega. Und das glaubst du ihm? Fragte Luke skeptisch, der insgesamt hoffte, das Schicksal würde ihn doch noch vor Ali bewahren. Winston würde ich nicht einmal zutrauen, dass er das richtige Gewicht von Alis Kamel Akbar berechnet. Natürlich, kann ich sofort erledigen, begeisterte sich Winston, der gefährlich laut zu rattern begann und jede Menge Lochstreifen ausspuckte. Ich bin zuständig für dein Wohlergehen, Luke, flötete Winston dann. Durch dich fand ich zu Gott. Fritz Perfect starrte gespannt auf die Monitoren. Da, rief er begeistert aus, worauf alle anderen Geist zu den Monitoren stürzten. Eine dunkle, unscheinbare Masse war zu sehen. Wir überfliegen gerade Beta Vegas Nachtseite. Alle blickten gebannt zu Beta Vega. In wenigen Sekunden werden wir den Sonnenaufgang sehen. Fritz Perfect war in geradezu feierlicher Stimmung und flüsterte die letzten Worte, während Winston hämisch vor sich hinsummte. Hallo Guys, was kann ich sonst noch für euch ausrechnen? Fragte Winston scheinheilig. Du sollst schon scheinheilig. Du sollst einfach nur mal die Klappe halten und den Sonnenaufgang genießen lassen, zischte ihn Fritz Perfect an, hechtete zum Fenster, schob den Blumentopf beiseite und zog die Gardine weg. Ja, der wurde doch gar nicht zurückgeschoben. Das ist ein Plothole. Ja, das Einzige. Dann starrte er wie gebannt aus dem Fenster. Es war ein feierlicher Augenblick, den sogar die abgebrühtesten Space Tramper berührte. Aus der tiefen Dunkelheit des Universums erschien plötzlich ein hell leuchtender Punkt, der langsam höher kroch und sich dann als Halbkreis ausbreitete. Alle blickten wie gebannt auf das Spektakel im Weltraum. Grellfarbene Strahlen schossen unter ihnen durch die dünne Atmosphäre über der Beta Vega und wurden zu einem weißen Feuer. Das Licht der Morgendämmerung flüsterte Fritz Perfect andächtig. Wir nehmen jetzt Kontakt auf mit Beta Vega. Damit drehte er sich zu Winston. Winston aber lag gekrümmt, den Kopf den Boden zugewandt und wimmerte leise vor sich hin. Was ist denn hier los? Ach nee, was ist denn mit dir los? Rief Fritz Perfect. Ich habe Depressionen, antwortete Winston. Und warum der Kopf den Boden zugewandt, wollte Fritz Perfect nun doch wissen, weil ich mich so besonders jämmerlich fühle. Ich weiß nun, dass du mich hasst. Oh, toll. Nehm lieber Kontakt mit Beta Vega auf, munterte ihn Fritz Perfect auf. Ja, das ist keine Aufmunterung. Hey Guys, wir lieben doch und alle unseren Winston, nicht wahr? Ja klar, kam es einhellig aus aller Munde. Luke hatte sich inzwischen mit ein paar Galaxy Bubble Buggle Cocktails versucht, in bessere Stimmung zu bringen, aber vergeblich. In Lukes Inneren fand ein Kampf statt. Ein Teil von ihm wollte zu Vega, während der andere Teil panische Angst davor hatte. Hallo Süße, zwitscherte Winston und drückte verschiedenste Knöpfe am Schaltpult. Wir bitten um Landeerlaubnis. Koordinaten 34 hoch 59 steigen, 3 minus 7 fallen. Winston summte ein Liedchen und war wieder richtig vergnügt, so wie es sich für einen paranoiden und manisch-depressiven Roboter gehört. Gut, wir gehen auf Landebahn 80. Danke. Beta Vega kam näher und näher und offenbarte sich in ihrer ganzen Schönheit, währenddessen die High Heels auf ihrer Umlaufbahn dahin schoss. Die Sonne stand inzwischen hoch über dem Horizont, ließ die Oberfläche des Planeten in einer derartigen Farbensinfonie von Blau- und Türkistönen erleuchten. Vega, die Zentralsonne im Sternzeichen der Leier. Hier ist die Kommandozentrale des Tower von Beta Vega, meldete sich eine ungemein weibliche Stimme. Unfassbar weiblich. Bitte bereiten Sie sich auf die Landung vor. Stellen Sie Ihre Sitze in senkrechte Lage und schließen Sie Ihre Sitzgurte. Bei allen Photonen, rief Kadok aus. Die Stimme klingt verdammt sexy. Diese Durchsage kommt mir bekannt vor, rief Groovy aus. Wenn ich nach Spanien fliege, erzählen die mir vor der Landung auch immer sowas. Nur diese Stimme hier klingt ungemein sexy. Wie du auch? Fragte Luke. Was machst du denn in Spanien? Zum Beispiel Urlaub. Groovy zwinkerte zu Luke rüber. Ich spiele in der Space Go On Band. Im Urlaub. Warum denn jetzt schon wieder? In der Space Go On Band. Aber sie hatten sich zu früh gefreut. Die Durchsage, die jetzt durch die Lautsprecher erklang, ließ alle erstmal zusammenzucken. Die High Heels wird seit Tagen im gesamten Universum sowie in den Paralleluniversen A, B und C gesucht. Wir freuen uns, dass sie uns das Raumschiff übergeben, welches ein durchgedrehter Roboter auf dem Planeten Sekatoniku ausgesetzt hatte. Wir müssen einfach so hinnehmen, glaube ich. Okay. Bitte teilen Sie uns mit, ob besagter Roboter bei Ihnen noch an Bord ist, da er als gemeingefährlich eingestuft wurde und strafrechtlich gesucht wird. Winston schmiss sich zu Boden und wimmerte erneut, nur diesmal stieg das Winsel zu einem lauten und lauteren Crescendo an, dass sich die Geis schnellstens die Ohren zuhielten. Wir schmuggeln dich raus, versuchte ihn Luke aufzumuntern. Du bekommst meine Gärtnerhose und meinen Strohhut an. Das sind Sachen, die ich immer bei mir habe, egal wo ich mich hinbegebe. Fritz Perfect nickte voller Verständnis. Du kannst aufstehen, Winston, und geh dich anziehen, worauf Winston sich langsam beruhigte und dann Luke in seine Kabine zu folgen. Aber Winston ist doch der nervigste, ich weiß nicht, vielleicht ist mit der nervigste Charakter neben den anderen Charakteren in dieser Geschichte. Das ist doch gut, wenn er weg ist. Warum mögen die den jetzt auf einmal? Ich will lieber mehr No Panic hören. Ich finde, die Tür ist nervig. Auf jeden Fall. Genauso nervig. Und Kadok und Kaspersky. Kaspersky. Ich glaube, sie brauchen ihn, weil er das Raumschiff steuert. Ja, sonst kann ja niemand das ausrechnen. Hier spricht der Commander von der High Heels. Bei uns an Bord der High Heels befindet sich der gesuchte Roboter nicht mehr. Wir trafen das Raumschiff Syracuse auf dem Uranus, welches unbedingt den Roboter haben wollte und besagten Roboter zum Planeten Alpha Lemuria mitnahm. Danke für diese so ungemein wichtige Information, flötete die Stimme. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Beta Vega. Okay, die das sind war nicht ja nur ziemlich sexy, Problem. Sondern auch ziemlich dumm. Ich habe es satt, beschwerte sich Groovy aufgebracht, jeden Tag 10 Stunden auf der Melonenplantage zu arbeiten und zu Hause nichts als Ärger mit meinen Frauen. Groovy mixte gereizt 2 Melonencocktail. Gab er für sich eine extra Dosis Wodka dazu, erreichte Fritz perfekt das Glas und kippte dann seinen Drink runter, ohne die Miene zu verziehen. Weil Wodka auch so kratzt. Fritz perfekt kippte seinen Drink auch runter, ohne die Miene zu verziehen. Und meinte darauf, no panic. Aber ich kann genau wie du auch mehr Wodka vertragen. Ja. Ja. Why? Du hast ja keine Ahnung, worauf ich mich da einließ, rief Groovy erbost aus. Gestern haben meine 4 Frauen sich darum gestritten, welche die Nacht mit mir verbringen darf. Nach 2 Stunden hitziger Diskussion und anderen Handgreiflichkeiten mit Gekreische obendrein bekam ich es mit Angst und versteckte mich besser in Alis Garage unter ihrem Rasenmäher. Oh boy. Ach, da kommt er plötzlich her. Oh boy, no panic. Fritz perfekt hielt Groovy wortlos sein leeres Glas hin, worauf Groovy 2 weitere Melonen-Cocktails mixte und diesmal auch mit extra starker Dosis Wodka für beide anmixte. Cool. Aber so ein Melonen-Cocktail, da muss man echt normal, ein normaler Typ muss da schon mit der Wimper zucken. Ja. Bei allen Cocktails, die man so runterkippt. Ja. Hier, Groovy reichte ihm das Glas und seufzte. Und wenn das gestern nicht genug gewesen wäre, ich komme heute Morgen in die Küche, um mir mein Frühstück zu genehmigen, aber von wegen. Kein Frühstück. Kennst du das da? 4 Frauen. Meine 4 Frauen lümmelten sich damit einvernehmlich auf dem Sofa. Groovy lachte bitter auf. Und was glaubst du, was sie machen? Die eine lackiert sich die Fingernägel, die andere lag zurückgelegt mit einer Gurkenmaske im Gesicht, winkte mir aber nett zu, die dritte hatte den Kopf auf dem Schoß meiner 4. Ehefrau gelegt und beide summten völlig verzückt und mit geschlossenen Augen irgendwelche unverständlichen Töne vor sich hin von einer Musik, die sie in ihren Headphones hörten. Headphones. Aber war nicht Groovy total begeistert davon, dass er 4 Frauen ja, aber hat er nicht gedacht, dass immer die mit so Headphones rumliegen. Aber Groovy wollte doch zu Vega. Nicht erschrecke, weil ich sitze hier mit meiner Ehegatte nachher. Okay. Ja. Ja. Hä? Nein. So. Mit den Illegalen? Ja. Das ist der VHS-Kurs. Ja. Der nicht in der VHS. Sondern in der DVD. Soll ich es ausschneiden? Nee. Das passt gut in die, genau. In die Geschichte. Komm, mach noch 2 Sätze und dann ist Schicht. Echt? Ja. Das wird sonst zu lang. Okay. No panic. Meinte Fritz voller Verständnis. Satz 2. Ja. Er ist eigentlich ein guter Punkt. Also ich bin mal gespannt, wie es dann auf Punkt. Der Vega weitergeht. Ich bin auch. Wenn ihr auch gespannt seid, wie es auf der Vega weitergeht, das ist eine Alliteration. Ja, ich muss schon sagen, die Story ist wieder mal klar wie per Plexiglas. Aber echt. Ja, ist eigentlich schade, weil wir wollten ja jetzt noch dieses total Lustige machen, aber jetzt haben wir gar keine Zeit mehr. Machen wir das einfach nächstes Mal. Genau. Das könnten wir zum Beispiel machen. Wenn ihr jetzt super genervt seid, dann könnt ihr unseren Podcast liken. Ja. Bei Facebook. Genau. Oder auch natürlich bei iTunes. Ich habe auch gesehen, wir wurden öfter geflattert. Jetzt. Eine nette Bewertung schreiben. Wir wurden weiterhin ordentlich geflattert. Ich weiß nicht mehr, warum nach dieser Folge. Und ihr könnt uns folgen auf Twitter. Ja, genau. Ja. Uns Henning allen. Bei @sunsunchao. Nein, Henrik bei @sunsunchao. Jetzt hast du Tim dich sogar selbst verwechselt. Tim Schierbaum. Roger bei @rogerbraun. Und Henning Becker bei nee. Und Becker nicht. Becker nur bei MySpace. Und Henning bei @benkei2000. Ja. Da freuen wir uns auch immer. Und Lady Gaga auch bei @timschierbaum. Ja, stimmt. Die ist da jetzt auch. Das ist echt cool. Mhm. Du hast ja nur Lady Gaga und Kanye West als Follower. Ja. Kanye hat ja, followt ja niemanden. Er hat nur Follower. Natürlich. Er followt nur mir. Das kann je. Followt nur Tim. Okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, no panic. Und wir sehen uns nächstes Mal auf der Vega in einer anderen Dimension. Und zwar in der nächsten. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, es ist alles richtig. Heute ermahne ich mich, mehr ins Mikrofon zu sprechen, weil ich habe beim letzten Mal am schlechtesten ins Mikro gesprochen. Echt? Ja. Schneidest mich wieder raus, oder? Ich bin ja ein Profi, okay, darum mache ich immer so. Es ist voll eklig. So muss man sagen. Echt so? Mit Zunge. Du kannst dein Mikro auch noch runterstellen, wenn es dir zu hoch ist. Das ist einiges zu hoch. Die untere Schnappklappe. Yes. Ich hab das schon mal benutzt, das Mikro. Echt? Ja.